Und wir sind live. Guten Abend. Ja, ein kleiner Sonderstream, weil ja manche von uns, also vor allen Dingen ich, morgen nicht da sein werden. Und ich habe gerade was gesehen, wo ich mir gedacht habe, da könnten wir mal kurz drüber reden. Und zwar geht es um die Grünen. Die Grünen haben ja gerade ihre Delegiertenversammlung, wie sich das bei denen nennt, also quasi den Parteitag. Und da ist mir aufgefallen bei Twitter, dass so diverse Leute irgendwie gesagt haben, was, keine politische Korrektheit mehr und irgendwie geredet haben über den Leuten irgendwie zugestehen, bla bla, irgendwie nicht mehr nett sein, irgend so ein Zeug. Also es ging halt irgendwie um politische Korrektheit und dass die Grünen irgendwie sich dagegen ausgesprochen hätten oder so, was viele Menschen ziemlich getriggert hat. Also bin ich zu YouTube gegangen und habe gesehen, dass es da schon diverse von diesen Vorträgen irgendwie gab. Und habe mir die mal angeschaut und dann dachte ich, da könnten wir uns direkt mal hier gemeinsam drüber unterhalten, weil das dann doch schon ja ziemlich bezeichnend ist für wie diese Leute halt eben die Welt sehen und jetzt reagieren auf Trump und so und was sie jetzt meinen, was sich jetzt ändern müsste, damit man dieser ganzen Sache begegnen kann. Ja, die Grüne wird jetzt eine Rechtsaußenpartei. Bestimmt. Ja, ganz bestimmt, ja. Ja. Ja, bin ich schon eingeblendet? Ja, bin ich. Okay, oder? Ach so, ich bin ja der Regisseur, das habe ich ganz vergessen. Jetzt müsstest du Okay. eingeblendet sein. Dann fahre ich mal Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. ab. Das kann ich gleich schon mal kurz stoppen. Liebe Freundinnen und Freunde ist die Standardbegrüßung bei den Grünen. Finde ich gut. So richtig Die Wahl von. binormativ. Das war gerade ein bisschen leise. Was hast du gesagt? So binormativ. Donald Trump, zunächst US-Präsidenten, war ein Paukenschlag. Der Rechtspopulismus breitet sich aus wie ein Virus, hoch ansteckend und gefährlich. Denken wir an Ungarn, Polen, Großbritannien, aber auch Frankreich und Österreich. Nicht in Österreich müssen wir jetzt bangen, wer wird da der nächste Bundespräsident? Und wir sollten nochmal Alexander van der Bellen alles Gute wünschen, dass er es wieder schafft. Ich weiß nicht, Populismus breitet sich aus wie ein Virus. Das hat vielleicht auch was mit dem demografischen Wandel zu tun und mit dem Ausbluten der Mittelschicht. Beides hat so in den 70er, 80er Jahren angefangen. Jetzt kommt es überraschend politisch zum Ausdruck. Nur so 30 Jahre später sind wir jetzt alle überrascht, dass die Leute ein bisschen Angst haben, dass sich ihre Kultur ändert und dann so eher eine rechtere Position nehmen, die sozusagen die Kultur schützen möchte vom Heimatland sozusagen. Also es ist absolut überraschend, dass das passiert. Also ich auf jeden Fall. Da war jeder über erstaunt, weißt du. Ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, ob man diese Sachen so unbedingt vergleichen kann. Also das wird jetzt natürlich alles wieder so in einen Topf geworfen. Einfach irgendwie Polen, Russland, überall. Für die verschiedenen Länder hat es auch verschiedene Gründe, warum wie was gemacht wird. Also ich keine Ahnung, war es nicht so, dass von Mexiko ein Viertel der Mexikaner nach USA ausgewandert sind und die Mexikaner, die in Mexiko gefehlt haben, durch Südamerikaner ersetzt worden sind, sozusagen so ein Hochwandern und dass die Leute da halt Angst haben, dass sich zu viel verändert und ich weiß nicht, Russland würde ich jetzt nicht unbedingt mit osteuropäischem Populismus vergleichen, weil es dort einfach auch politisch anders ist, wie jetzt zum Beispiel mit Orban. Also ich, keine Ahnung, aber schmeiße mal alles in den Topf. Ja, und Trump vor allen Dingen, weil wenn eins mal klar ist, dann dass Amerika quasi genauso ist wie Polen und Ja. Europa ist quasi ist eins. So. Ich weiß gar nicht, wenn man mich da jetzt mir die Augen verbinden würde, mich da hinkarren würde und sagen würde, wo bist du? Wüsste ich nicht. Ja. Oh Mann, ey. Ja, und auch schon, was man hier halt eben sieht, ist, das ist irgendwie dieses Motto jetzt gewesen. Wir bleiben unbequem. Ist auch ein ganz tolles Motto für einen Parteitag von einer Partei, die irgendwie gewählt werden möchte. Also, Ja, aber es ist doch wenigstens ehrlich, nach dem Veggie Day und dem Schweinefleisch in den Kantinen und Autos, nur noch Elektroautos ab 2030 und so. ist es doch durchaus in Ordnung zu sagen, man ist unbequem. Nur das Doofe ist, dass der Leser, sage ich fast schon, der Wähler das auch merkt. Ja. Also ich weiß nicht, ich kann eine etablierte Partei als nicht als unbequem anerkennen. Ich glaube, dass da die Grünen eher noch an ihre Gründungsphase zurückdenken. So, oh, wir waren mal Protest und so, tralala. Und nein, das seid ihr nicht mehr. Wir bleiben unbequem, heißt eigentlich, ihr habt noch was mit eurem alten Ich zu tun. Das wollt ihr damit den Leuten vermitteln. Also finde ich so. Also ich finde, dass das ich, keine Ahnung. Also du meinst, die haben eine Identitätskrise? Genau, wortwörtlich. Weil sie langsam merken, dass sie absolut etabliert sind und dass eine Kanzlerin ihre Politik macht und dass sie eigentlich keine Kritik an der Kanzlerin haben. Und dass eigentlich das ihre Identitätskrise ist, weil wenn die an die Macht kommen würden, würden sie ein bisschen, also Merkel plus 10% von dem, was Merkel macht, machen, also noch ein bisschen mehr, aber mehr oder weniger braucht man die Grünen nicht wählen, um eine grüne Politik zu haben. Also, ja, also keine Ahnung. Also, ja, der Drops ist gelutscht. Applaudieren jetzt gerade die Rechtspopulisten? Ja. Gerade gemeint, die Rechtspopulisten sind überall auf dem Vormarsch. Da applaudieren die. Also wir sind in einer sehr, sehr ernsten Situation. Sich vorstellen, was passieren würde mit Europa, wenn Marine Le Pen in Frankreich das Rennen macht, unvorstellbar, aber das war es vorher in den USA auch. Und also das finde ich jetzt aber schon ziemlich sexistisch. Also es wird endlich mal Zeit dafür, dass wir in Frankreich eine weibliche Präsidentin brauchen. Jetzt steht da ein alter weißer Mann, der sagt, dass Frauen nicht ins Amt kommen sollen. Oh, oh, oh, oh, oh, da höre ich aber, also das ist Sexismus. Definitiv, ja. Ja. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Stabilität und der Zusammenhalt Europas. Und das kann sie nicht, weil sie eine Frau ist, oder was? Kretschmann. Ja. Ja, das möchte sie halt nicht. Ne? Und ich muss auch sagen, um die Stabilität und den Zusammenhalt in Europa steht es ja sowieso nicht besonders gut. Also es mag ja sein, dass die das denken, wenn sie da irgendwie zu ihren Meetings da irgendwie hingehen, mit irgendwelchen Leuten, die davon profitieren von Europa und die denen sagen, ja, ist alles prima. Ja. Weiter so. Aber geht uns doch gut, es gibt doch ihr Häppchen und Sekt wie immer. Ja. Ja. Und ich hätte mir auch nie nicht mehr vorstellen können, das muss ich ehrlich sagen, dass wir nochmal um den liberalen Verfassungsstaat wirklich kämpfen müssen. Das war jenseits meiner Vorstellung. Und ja, da wird schon wieder in die Folgen gegriffen. Liberaler Verfassungsstaat, wir müssen darum kämpfen. Also, ja, es wird natürlich auch nicht begründet. Es wird einfach davon ausgegangen, dass sich jeder schon in seinem Kopf die entsprechenden Gedanken macht, die er halt so sieht. Also, gar nicht das zu doll zeichnen, das Bild. Also irgendwie sagen, inwiefern jetzt dieser liberale Verfassungsstaat da jetzt in Gefahr ist durch die Wahl von Donald Trump. Sondern, ja, denkt euch alle euren Teil und unsere Politik ist halt wichtig. Darauf müssen wir Antworten finden. Wir müssen diesen Virus des Rechtspopulismus stoppen. Dabei hat die Wahl in den USA gezeigt, es zeigt es auch bei uns, der Hauptkonflikt verläuft, was die Ungleichheiten und Spaltung der Gesellschaft betrifft, jetzt horizontal im Kern und also, nicht mehr so. Kretschmann-Baby, Alter. Vermögenssteuer, Umverteilung, hast keinen Bock drauf hier. Also, da willst du nicht machen, aber von sozialer Spaltung reden. Halt die Fresse, Mann, ohne Spaß. Keine Ahnung, weißt du? Ich weiß nicht. Was ist denn die ganze Zeit, was wird erzählt? Ja, Mittelschicht verliert, die Leute sind verarmt, es gibt zu viele Leute, die Verlierer sind, die Verlierer in der Globalisierung sind, deswegen wurde Trump gewählt. Das ist doch eure Lesart. Warum bist du dann gegen Vermögenssteuern? Redest jetzt irgendwas von sozialem Zusammenhalt? Wir haben eine Wirtschaft, die größer ist wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren. Dennoch geht es der Mittelschicht hier in Deutschland und auch in den USA schlechter wie je zuvor. Und du bist aktuell... Nicht zu vergessen, die Leute im sogenannten blühendsten Niedriglohnsektor Europas. Ja, Und der Typ ist gegen Vermögenssteuer und sagt dann, ja, wir brauchen sozialen Zusammenhalt, because reasons. Weißt du? Ja, aber sozialer Zusammenhalt kostet ja auch nichts. Den können die Untertanen doch auch in der Freizeit machen. Ja, also, ja, das stimmt. Das stimmt. Die können sich auch mal für was anstrengen. Ja. Stark vertikal und vertikal. Das ist auch so ein Ding, ne? Verläuft nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Blabla. Kann das einer von euch erklären? Ich habe keine Ahnung. Ja, er meint halt, früher waren es nur die armen Dummen, die Rechtspopulisten geglaubt haben, und heute geht halt der Schnitt durch die ganze Gesellschaft. Aber das ist halt die pure Arroganz von diesen Leuten. Die raffen es einfach nicht. Die glauben immer noch, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, der Rest wäre zu dumm. Aber ich finde es auf jeden Fall praktisch, dass sie sich schön vor so einem Greenscreen stellen. Stimmt ja. Eigentlich. Da kann man einiges draus machen eigentlich. Karl, schauen diese Wähler nach unten und nicht nach oben. Also deswegen... Genau, das sehe ich genauso. Ja, und dann schau auch nach unten. Ist klar, wir müssen die Errungenschaften der offenen Gesellschaft ohne Wenn und Aber verteidigen. Ich schlafe gleich ein. Mhm. Wir verteidigen irgendwas, was uns seit Jahren egal ist. Also Rot-Grün hat Hartz IV eingesetzt. Ihr seid dran schuld. Fickt euch. Ja, ihr müsst vor allen Dingen auch mal wissen, dass dieses Wort offene Gesellschaft, das reicht auch nicht aus. Also was soll das sein? Das ist genauso wie mit der Menschenwürde und so. Das reicht alleine nicht, das zu sagen. Da muss man das auch nochmal definieren, was man jetzt damit meint. Eine offene Gesellschaft ist ein soziales Konstrukt. Ja, das sowieso, aber auch ansonsten, ne? Weil wenn die mit offener Gesellschaft meinen, offene Grenzen oder so, dann habe ich da auch was dran auszusetzen und dann gibt es da auch was dran auszusetzen. Wenn sie mit offener Gesellschaft irgendwie meinen, dass jeder eine Stimme hat bei einer Wahl oder so, dann habe ich da nichts dran auszusetzen. Das ist halt eben, man kann nicht immer mit so populistischen Begriffen. Nee, Worthülsen. Es sind im Endeffekt nur Worthülsen. Es sind immer die gleichen Floskeln. Das ist wie so ein Computer, sind wie so ein einfacher Rechner, der aus dem Satzbaukasten immer wieder neue Reden zusammenbaut. Sozialer Zusammenhalt, Zivilgesellschaft, bla bla bla. Wobei das schon auch anstrengend ist, viel zu sagen, ohne was zu erzählen. Also das Metamoderne. Genau. Genau, die Metamoderne weiterdenken. Wir bleiben unbequem. Ja. Dieser Freiheiten erkämpft, aber wir müssen uns auch die Frage stellen, haben wir alle immer genug mitgenommen auf unserem Weg? Nein. Haben alle genug mitgenommen auf unserem Weg? Ihr seid ein Teil von einer reichen Elite, die sich wegen ihrem Reichtum schämt. Deswegen seid ihr Grüne, deswegen wollt ihr die Welt retten, ihr wollt Klimawandel, müssen wir super viel machen, wir müssen alle anderen Länder entwickeln, etc. Das finde ich generell keine schlechte Idee, aber ihr seid eine Partei von reichen Leuten, die sich dafür schämen, dass sie reich sind. Das seid ihr. Keine Ahnung, ihr seid wie eine FDP plus moralische Erhabenheit. Tut mir leid, Chris. Ja, und Scheuklappen nach unten halt so. Ja. Geht doch allen gut. Bei mir in der Straße hat jeder einen Zweitwagen, als das ein Elektroauto ist. So schlecht kann es doch nicht sein. Ja. Da muss man sich mal anstrengen. Ja, aber in meinem Internet hat einer gesagt, dass ich ein Trottel bin. Dafür brauche ich eine AA-Stiftung. Genau. Haben wir an den richtigen Stellen Rücksicht genommen, auch Nein. Kompromiss zugelassen? Nein. Hat wir. Die Frage schon stellen musst, ob du die richtigen Sachen gemacht hast. Muss doch wohl was passiert sein, was der Anlass war, dass du dir diese Frage überhaupt gestellt hast. Zum Beispiel, dass du was falsch gemacht hast. Ja, naja, das ist ja jetzt die Trump-Sache halt eben, wo die sich jetzt die Frage stellen. Und ich spiele mal ein bisschen weiter ab, weil es wird gleich beantwortet. Müssen wir nicht auch bei der Art, wie wir Politik machen, mal nachdenken, ohne unsere Ziele aufzugeben? Und ich denke, wir müssen uns auf die Antwort, auf die Suche nach diesen Antworten machen. Wir sind der Gegenpol zu einer Politik der Engstirnigkeit und des Nationalismus. Sie hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten nur Elend und Leid über die Völker gebracht, aber wir müssen gleichzeitig... Völliger Dünnschiss. Das ist völliger Quatsch. Also... Gleichmacherei hat auch viel Leid gebracht. Ja, ja, eben. Also das Gegenpol zur Engstirnigkeit, also nee, wir sind vielleicht irgendwie Gegenpol aus Engstirnigkeit oder so. Und ohne die nationalstaatlichen Ideen hätten sich auch niemals nationenweite Bewegungen wie die Französische Revolution oder Deutschland 1848 gründen können, wenn es nicht dahinter was gegeben hätte, was alle verbunden hat. Also das hat auf jeden Fall auch gute Seiten. Ja, genau. Also das ist halt immer so, Regierungen und so, deswegen bin ich auch nicht irgendwie libertär und sage, irgendwie die Regierung darf gar nichts machen oder so, oder nur die Polizei stellen oder so. Weil im Prinzip... Steuern sind Diebstahl. Ja, im Prinzip ist es halt schon so, dass eine Regierung, die halt vernünftig funktioniert, wo auch Leute sitzen, die einen Plan haben und wo die Leute auch sich gegenseitig ihre Risiken halt eben versichern, ist halt nur ein Gewinn für die Menschen, die da leben. Und ja, deswegen, also bin ich auf jeden Fall keiner von denen, die sagen, ja, wenn man alleine wäre, dann wäre alles besser. Und das sage ich als alter Introvertierter. Orientierung darauf finden, dass viele Menschen Orientierung, Schutz und Sicherheit suchen, sich dabei überfordert fühlen von der ganzen rapiden Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, böse. Die Geschwindigkeit ist sehr rapide. Also, lieber Kretschmann, Baby, weißt du, wir haben Globalisierung, wir haben größere Wirtschaft wie eh und je. Das macht eigentlich gar nichts aus, wenn die ganzen Jobs weggehen und ins Ausland gehen. Wenn es irgendjemand besser macht, effektiver ist, ist es eigentlich nur gut, wenn dann irgendwo anders die Jobs ankommen. Wir haben aber trotzdem eine größere Wirtschaft und die Leute wurden am Gewinn nicht beteiligt. Das ist das Problem. Es ist nicht die Schnelligkeit das Problem, es ist auch nicht die Globalisierung das Problem. Es ist eine korrupte Elite, die es versäumt hat, das Volk daran zu beteiligen, was die komplette Volkswirtschaft an Steigerungen erfahren hat. Das ist das Problem, was wir haben. Kretschmann. Relativ einfach, gar nicht so kompliziert. Ja, aber schon lustig, was sie aus dem Hut zaubern. Also auf Entschleunigung wäre ich jetzt nie gekommen. Wie können wir Trump in Zukunft verhindern? Ja, lass mal ruhig angehen. Ja, lass mal einen rauchen. Nein. Chillen. Nein. Den wir auf allen Gebieten haben. Wir sind der Gegenpol zu einer Politik der falschen Versprechung. Sie führt nur damit zur Enttäuschung, damit zu noch tiefer in den Schlamassel. Aber wir müssen gleich... Nee, dazu seid ihr gar nicht der Gegenpol. Dazu seid ihr auf jeden Fall die Allerschlimmsten. Der Typ Enttäuschung, falsche Versprechung. Ja? Gleichzeitig Antworten geben, wie wir die großen Probleme angehen auf die Krise der Europäischen Union, auf die... Sie bunte Haare. Finde ich gut. Mehr bunte Haare. Die bunte Pflicht ruft. Islamistischen Terrorismus auf die Flüchtlingsbewegungen Antworten finden. Wir sind der Gegenpol zu einer Politik der irrationalen und der faktenfreien Auseinandersetzung. Gender Studies. Also... Wirklich. Ja, ich bin auch mal gespannt, was dann die kommende Bundesregierung, wie sie das den Leuten verkauft, dass wir massiv Geld in die Polizei stecken müssen, weil wir sonst regelmäßig Terroranschläge haben werden. Bin echt mal gespannt. Wir haben die Polizei jahrelang kaputt gespart, die Bedrohung steigt und wir können eigentlich froh sein, dass wir noch keinen größeren Anschlag hatten. Da hatten wir wirklich Rotz gehabt. Das haben wir nicht zuletzt, weil die Amerikaner überall rumspähen, dass sie auch Anschläge hier auf dem Radar haben. Was jetzt aber auch nicht unbedingt gut ist, wenn die Amerikaner uns sagen können, wann bei uns Anschläge passieren. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie das dann verkauft wird, dass wir die Polizei massiv aufrüsten müssen, massiv Geld reinstecken müssen. Bin ich echt mal gespannt, wie das dann gerechtfertigt wird, wegen der, keine Ahnung, gegen Sachsen halt oder was. Weil Sachsen, Deutschland ja, genau, ganz bestimmt, ja, wegen den Rechten halt. Ja. Beste. Ja, irgendwas, ach ja, und auch Flüchtlinge und so weiter. Ich meine, was ist denn die Antwort, die ihr da habt? Die Antwort ist, das sind alles tolle Leute, hier kommt eure Rente, alles prima. Oder was ist die Antwort? Ja, also, weil ich keine Ahnung, ich weiß, ich habe Probleme, das ernst zu nehmen. Also, Ja, deswegen, so. also ich habe es halt gesehen und ich dachte mir nur so, es kann nicht wahr sein eigentlich. Aber ja. Ich meine, die Grüne sind halt mittlerweile einfach nur, ich habe Geld und ich schäme mich für mein Reichtum. Das ist so die Aussage, wenn du die Partei wählst. Also, das hat auch nicht viel mit Umweltschutz zu tun. Also, ich meine, das war wie dieses Proposal von denen, dass die Gurken, weil Gurken sind ja nicht automatisch so gerade, sondern die können auch verbogen sein. Und dann meinten sie, dass wir wieder natürlichere Gurken brauchen und wollten dann die Gurken halt verändern. Also, dass die EU-Norm abgeändert wird, dass die Gurken wieder krumm sein dürfen. Haben dann, nachdem sie den Antrag gestellt haben, herausgefunden, dass wenn die Gurken gerade sind, dass das im Transport wesentlich weniger CO2 verbraucht, wie wenn sie krumm sind, um dann gegen ihren eigenen Antrag reden zu halten und dagegen zu stimmen. Das ist Grüne in a nutshell sozusagen. Naja, also das fände ich ja schon wieder gut, weil das würde ja bedeuten, dass sie festgestellt haben, dass sie da ja eine falsche Idee gehabt haben und es eigentlich anders besser wäre und es dann quasi geändert haben. Also das würde ich ja eigentlich erwarten, Ja, man denkt ja normalerweise. erstmal im Voraus und untersucht das Problem und schaut, Ja, was das Resultat der Entscheidung wäre. das wäre wünschenswert, ja. Aber man muss es den Leuten ja auch mal zubilligen, also, dass sie nicht immer diesen Double Down machen. Ne? So nach dem Motto, oh, jetzt wurde ich dabei erwischt, wie ich Kacke gemacht habe. Ja, okay, ja, das stimmt schon. Ja. Mit anderen Worten, nee, das war alles großartig, was ich getan habe und ich setze einfach nochmal oben einen drauf. Ne? Breit macht, aber wir müssten eben auch schauen, wie wir zum Beispiel die Demagogie im Internet, wie wir der entgegentreten. Ja, das ist Demagogie im Internet, ja, diese das ist jetzt das Interessante. Weißt du, die Medien verlieren ihre Deutungshoheit und scheiß Ja. Eliten kommen auf keine bessere Idee, wie das Internet zu zensieren. Ach, hier, Weißt hier, du? die PPs im Neuland hier, die sind auch grün. Ja. Genau. So ist das wohl. Wir sind der Gegenpol. Wir sind der Gegenpol zu einer Verrohung und Brutalisierung der Sprache. Aber wir müssen zugleich die Probleme klar benennen und mit denen, die ganz anderer Meinung sind wie wir, ganz anders reden. Also, wir dürfen es mit der Political Correctness nicht übertreiben. Okay. Ja, das ist das Schlüsselwort. Und das hat er gesagt, kurz nachdem er sich über Demagogie im Internet aufgeregt hat. Ja, wir müssen Sachen zensieren und wir dürfen aber nicht zu politisch korrekt sein. Finde ich gut. Gute Idee. Gehirn, kognitive Dissonanz. Ich meine, ich würde es echt super cool finden, wenn er mir die Grenze sagen würde, die keiner überschreiten wird, niemals. So, wenn es um Zensur geht. Aber, hä? Ich meine, die Nicht-Egal-Kampagne hat ja jetzt auch wieder einen Tweet rausgehauen. Ja, manche Sachen sind nicht illegal, aber wir brauchen Widerstand gegen die Sachen, die noch nicht illegal sind. Keine Ahnung, wir brauchen ein Online-Bürgerwehren, die den Leuten dann Ja. auf die Dresche geben, die es wagen, ihren Mund aufzumachen. Und dann macht man Umfragen und wundert sich, dass niemand mehr ehrlich sagt, was er wählen würde oder was er machen würde, weil die Leute die ganze Zeit nur am Rumschämen sind. Also, weißt du, ich, keine Ahnung, es ist. Moment, Moment, Moment. Die meinen, dass man eine Bürgerwehrinitiative haben muss, bei der Leute mitmachen, so ganz normale Bürger, gegen Sachen, die nicht wirklich illegal sind. Ja, online, nicht Also egal. sowas wie die Online-Scharia-Polizei. Ja, genau. Okay. Und dann wundert man sich, dass die Leute keinen Bock mehr haben und am Diskurs nicht mehr teilnehmen, weil die Political Correctness so weit ist, dass sich einfach jeder nur denkt, Alter, ich lasse mich jetzt nicht von dir scheiße behandeln. Wenn ich sag, was ich denke, kriege ich eh nur aufs Maul. Ich sag's einfach nicht. Geh einfach bei der Wahl, wähle ich einfach und dann wirst du schon sehen. Kretschmann, weißt du? Ja, genau, und dieses ganze Gerede von wegen, wir müssen jetzt anders mit den Leuten reden oder so, wie soll denn das funktionieren, wenn ihr gleichzeitig euch irgendwie hinstellt und sagt, ja, aber die Demagogie und das ganze Zeug und ja, so nach dem Motto. Wir brauchen Klarheit und Respekt. Ja. Klarheit und Respekt, was bedeutet das? Genau. Und Boden, ich weiß nicht. Weißt du, ich bedeutet das, nicht. Bedeutet das, dass die Claudia den Leuten ruhig irgendwie Hirn vom Himmel werfen darf, aber die dürfen sie dann nicht zurück? Ja. Es geht eigentlich einfach nur darum, dass man eine neue Instanz, also eine staatliche Instanz aufbaut, die alle anderen Instanzen in sich kontrolliert und dann den Leuten sagt, was sie zu denken haben. Ist nicht so schwer, Leute. Das Wahrheitsministerium. Ja, Klarheit und Respekt, keine Ahnung, ist das dann die Initiative? Laut und freundlich, laut und freundlich, Klarheit und Respekt. Ja, oh, das ist so. Grün und unbequem. Genau, so sieht's aus. Respekt und Klarheit und die Betonung liegt auf uns. Ja, aber Respekt muss man sich erarbeiten. Ja, wohl wahr. Du kannst nicht einfach dich in den Raum stellen und sagen, respektiert mich. So, was ich schon respektieren würde, wäre eine Parteiauflösung. Das muss ich schon auch sagen. Also, das wäre auf jeden Fall klar. Ja. Ja. Respektieren, wenn du dir den Kopfschuss gibst. Ja, das, ja, dann ja. Respektiere ich dich. Aber, ja. Ja, da in dem Moment Political Correctness, da haben sie wahrscheinlich alle angefangen zu twittern. Und wegen, oh nein, wir werden rechtsradikal. Ja. Die Grünen sind verloren. Die Grünen sind genauso wie die Piraten. Übernommen von rechts. Jemand sagt, das ist der Anfang vom Ende. Ohne Spaß. Dann brauchen wir die Proxock. Weißt du, weil die Grünen nicht mehr progressiv genug sind. Früher später kommt es im Julia Schramm-Beitrag, wo sie uns darüber aufklärt, was der Todesstoß der Grünen war. Weil was wird hinterher heißen, wenn die Grünen aus dem Bundestag fliegen bei der nächsten Bundestagswahl? Dass es daran gelegen hätte, dass sie sich ja gegen die Political Correctness gewandt haben. Denn davon bin ich fest überzeugt nach meinen Erfahrungen als Ministerpräsident. Zivilisierter Streit hält die Gesellschaft zusammen, unzivilisierter Streit führt sie auseinander. Ja, und wer legt das jetzt fest? Was da jetzt zivilisiert und unzivilisiert ist. Also, das weißt du doch, Chris. Immer die Diskussionsteilnehmer. Das ist ja die Falle. So. Natürlich spielt auch die soziale Frage dabei eine wichtige Rolle. Die Rechtspopulisten verquicken die Frage der sozialen mit der Frage der kulturellen Polarisierung. Überall wird verglichen, wie viel Geld wird für wen ausgegeben? Also Kretschmann, also die soziale Endlösung, die habt ihr vorangebracht. Wir hatten mal die teuerste Lohnarbeit in Europa und jetzt sind wir der größte Niedriglohnsektor in Europa. Also sozial seid ihr so wie, keine Ahnung, das war die soziale Endlösung, was ihr gemacht habt. Ohne Spaß, das ist einfach nur ekelhaft. Also keine Ahnung. Vielleicht ist doch der Vergleich ekelhaft, keine Ahnung, aber ich, Hartz IV, hallo, also ich, fickt euch, ohne Spaß. Ja, auch schon mal dieses von oben herab, das ist immer so ein bisschen, ne, die niederen Klassen, die müssen wir dann halt zu ihrem Glück prügeln und das funktioniert so nicht. So hat der Zar auch irgendwie seinen Kopf verloren am Ende. Ja. Für die Neuankömmlinge mehr sozialer Wohnungsraum geschaffen, wie für die Alteingesessenen. Ja, es ist doch seit Jahren gar kein sozialer Wohnungsraum geschaffen worden. Es ist doch alles nur noch Einzimmer, Eigentumsapartment, Scheißdreck, teuer wohnen. Das ist doch, wo ist denn sozialer Wohnungsbau gewesen in den letzten 100 Jahren? Das ist auch nicht nachvollziehbar für die Leute, dass es die Leute aufregt, wenn sie Steuern zahlen und Abgaben und alles und dann irgendwelche auftauchen und sagen so, ist ja genug Geld da, sagt dann die Politik, so, dem müssen wir jetzt allen helfen, ja, aber die Frage ist halt eben auch, sind die jetzt wirklich hilfsbedürftig oder so? Und wenn du dann die Frage stellst, dann heißt es halt eben, Du alter Rechtspopulist, du Rassist und so weiter. Leute, wir können doch einfach so Maschinen nehmen, die Geld drucken und einfach mehr Geld machen. Ja, das fände ich gut. Dann hat jeder genug Geld. Ja, genau. In Deutschland, dieser Name nervt mich. Können wir es nicht umbenennen? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, was ist, wenn wir, die Wirtschaft so in den Boden rammen, dass sie von oben wieder rauskommt? Ja. Genau. Das finde ich ein guter Ansatz. Machen wir das nicht? Ja, eigentlich machen wir das. Sofort auch taufen. Und was tun wir für die einen, was tun wir für die anderen? Und dabei schauen leider jetzt viele nach unten und nicht nach oben. Du Heuchlerisches. Ja. Also die Leute schauen schon auch nach oben. Wenn man diese Fragen einfach mal beantworten würde. Oder wenn man sie nicht beantworten kann, dann muss man das halt sich dieser Realität stellen. Aber nicht sagen, dass die Fragen aufwerfen, die schlechten sind. In Amerika hat man gesehen, dass die Leute ja durchaus auch nach oben gucken und abwählen können. Weißt du? Kretschi bei euch. Ich glaube, es ist nicht ganz bei den Grünen angekommen, dass Leute Internet haben und eigentlich Menschen sich mehr als eigene Journalisten, besonders junge Leute, sich selbst quasi für ihre Nachrichten engagieren und schauen, was denn da, wo die Wahrheit ist. Ja. Und von daher, deshalb sind auch dann die Medien auch so weitestgehend ein Stück zurückgegangen. Das schaut halt keiner mehr. Und darin liegt der soziale Sprengstoff und ist klar, dass wir hier mit großer Sorgfalt vorgehen müssen. Wir müssen verhindern, dass die eine Gruppe gegen die andere ausgespielt wird. Wir Grüne... Das macht ihr doch die ganze Zeit, ihr Arschlöcher. Unglaublich, echt. Nein, hör mal, es geht doch darum, dass man das eine sagt und das andere macht. Ach so. Ja, definitiv. Grüne wollen... dass jeder seine Chance bekommt, um etwas aus seinem Leben zu machen. Dabei ist die Bildung, Silvia Löhrmann hat es, glaube ich, sehr profund dargelegt, eine der elementarsten Fragen der sozialen Gerechtigkeit im Sinne von Chancengerechtigkeit, von Aufstieg, von Teilhabe. Über Bildung entscheidet sich, welchen Zugang ich zur Welt habe, welchen Job ich bekomme, welche Teilhabechancen. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass der Bildungserfolg eines Kindes nicht länger abhängt vom Geldbeutel der Eltern. Nee, er darf nur abhängen vom Geschlecht des Kindes. Deswegen, damit das nicht davon abhängt, stopfen wir die Lehrpläne mit allen möglichen ideologischen Scheißdreck voll. Ach komm. Das ist eine der großen Aufgaben. Wir reden auch über die Steuerpolitik beim gesellschaftlichen Zusammenhang. Und dazu muss ich einige Sätze sagen. Natürlich ist klar, jeder muss seinen fairen Beitrag leisten zum Gemeinwesen. Kleinere Einkommen zu entlasten, Kapitaleinkünfte und Lohneinkommen gleich zu behandeln und die Transaktionssteuer einzuführen, ist in der Tat ein Gebot der Stunde. Aber das Allerentscheidende ist, da gibt es aber nur verhaltenen Applaus in der Halle. Ne? Ja, ist noch nicht mehr durchgekommen. Ist nicht durchgekommen? Steuerhinterziehung, Geldwäsche, das Ausnutzen von Steueroasen, Steuerschlupflöcher, Steuertricksereien, mit denen sich manche Großkonzerne auf Null rechnen, dass wir denen entschieden begegnen und das beseitigen, das allein bringt. Ja, also das mit diesen Großkonzernen auf Null rechnen. Das sind ja auch wieder so Sachen, wo die Grünen auf der anderen Seite wieder verkämpfen. Dieses ganze Anreize liefern, heißt das ja immer. Ne? Also wenn du irgendwie willst, dass irgendwelche Leute sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, dann sagst du halt eben, okay, wenn ihr jetzt auf euer Dach von eurer komischen Firma hier so und so viel Solarpanels packt, dann kriegt ihr so und so viel da irgendwie abgezogen und so. Ja? Und das Nudging nennt sich das. Das sind auch alles solche Sachen, für die Leute gestritten haben, die dazu führen, dass Firmen sowas machen können und dann damit halt eben Steuern sparen können. Und ich glaube, dass niemanden, der mir erzählen will, dass man einfach irgendwelche Schlupflöcher schließt. Weil an dem Tag, wo du damit anfängst, stehen diese ganzen Leute alle bei dir wieder auf der Matte, die das irgendwann mal haben wollten, weil man ja den Klimaschutz und diese ganzen anderen Sachen und alles Mögliche da wieder machen muss. Ja. 10 Milliarden. Und ich denke, dass es in so einer Situation der falsche Weg ist, jetzt in die Vermögensteuer zu gehen. Dass ich da ein entschiedener Gegner davon bin. Ich schwäche den Mittelstand. Und der ist eine der stärksten Säulen gegen den Raubtierkapitalismus. Das kann ich in meinem Land jeden Tag feststellen. Sie belastet eben nicht nur Privat-, sondern auch Betriebsvermögen. Und sie belastet das Betriebsvermögen unserer Mittelständler viel stärker als das von großen Vermögen, wo sie ja Tausende von Gesellschaftern haben mit den Aktionären. Und in konjunkturellen guten Zeiten können sie das vielleicht noch ertragen. In schlechten geht es sofort an die Substanz. Aber ich will auch noch mal sagen, überlegt immer, wir haben eine hervorragende Eigenkapitalausstattung in der Regel unserer mittelständischen Betriebe. Das ist die Grundlage dafür, dass sie überhaupt so gut dastehen, wie sie dastehen. Aber es kommen jetzt, das wird ganz sicher so sein, durch die Nationalisierungskräfte der Volkswirtschaft in den USA und in China neue schwere Herausforderungen für uns. Durch die Nationalisierungskräfte in China. Okay, aber hier ist halt das Ding, was ich nicht ganz verstehe. Anstatt etwas vorauszunehmen und anzunehmen, dass passieren wird, macht es nicht in der Situation mehr Sinn, zuerst abzuwarten, bis etwas passiert ist und dann daraus handeln? Denn es könnte ja sein, dass die sich jetzt auf so eine Position stellen, dann kommt es nicht so, wie sie denken und ja, dann halt nicht cool, dann sind sie voreingenommen, weißt du? Das wäre doch nicht jede Form von Besteuerung ist Raub und Diebstahl. Ja, aber was ist, wenn aber was ist, wenn du mir Geld gibst und dann das Zeug, was du bekommst, kostenlos ist? Das ist trotzdem Raum. Nee, ich keine Ahnung, ich vielleicht werde ich mittlerweile aber auch zu arg zu einem Zyniker, aber das mit Steueroasen ist ja auch nichts Neues. Was ich machen würde als Kanzler, ich würde es dem Volk vorschlagen bei der nächsten Wirtschaftskrise, würde ich sagen, komm, wir marschieren in Luxemburg ein, wir verteilen das Geld in Europa, wir tun damit Konjunkturprogramm machen. Keine Ahnung, warum denn nicht? Die haben doch eh alles gestohlen. Wir nehmen die Briefkästen und schieben sie woanders hin. Ja, ich würde einfach sagen, hey, wir frieren alle Konten in Luxemburg ein und wer nicht innerhalb von 2 Monaten seine Steuererklärung abgibt, da tun wir eine 100%ige Bearbeitungssteuer erheben. Ganz einfach. Läuft, da haben wir doch das Geld. Also, ich weiß nicht, irgendwas muss man halt machen. Vermögensteuer ist ja schön und gut, schützt die mittelständischen Betriebe irgendwas, aber nichts passiert halt. Man redet, nichts wird umgesetzt, nichts wird gemacht und alles läuft so weiter wie bisher. Deutschland ist innerhalb der EU das Land, was am stärksten ein Austrocknen der Steueroasen verhindert. Ja, ich weiß nicht, es ist uns eine Elite, keine Ahnung. Wenn ich mir Luxemburg so angucke, bin ich der Meinung, das sind alles Sexisten und für die Menschenrechte sollten wir unbedingt den Plan, den du gerade vorgeschlagen hast, durchsetzen. Genau. Eine exportorientierte Wirtschaft heraus und da müssen sie in der Lage sein, in dieser Auseinandersetzung mit Industrie 4.0 alles, was auf sie zukommt. Industrie 4.0, hängen wir eigentlich jedes Jahr was Neues irgendwie dran oder so. Ja, bald haben wir Industrie 5.0 und Hate Speech 2.5 und, genau. Und Gehirn-AFK 9.7. Ich weiß nicht. Ja. 24.7. Mit einer notwendigen Eigenkapitalbasis auch zu bestehen in einem härter werdenden internationalen Wettbewerb und die vielen Tausenden von Mittelständlern ist das Rückgrat. Kommt hier richtig. Was raus sexy. Aus dem Hals. Sexy, sag ich. Jetzt geht's um alles. Ja. Ich war der baden-württembergischen Wirtschaft. Sie schaffen die Arbeitsplätze, die wir brauchen. Und ich will noch mal sagen, deswegen kann das nicht der richtige Weg sein. Ja, aber also, brauchen wir diese Arbeitsplätze wirklich? Ich meine, die Globalisierung und so weiter und so fort. Und weißt du, der Kretschmann redet von Industrie 4.0 und wir brauchen Arbeitsplätze. Pick one. Also wenn wir mehr Robotik in der Industrie haben, dann wird es auf jeden Fall mehr Arbeitsplätze produzieren. Da bin ich mir sicher. Because ja, eben, reasons and logic. Darauf wollte ich auch gerade anspielen. Halt. Also ja, es ist mal wieder komplett widersprüchlich. Ich meine, der Witz ist sogar, dass in Deutschland, wenn wir in Deutschland alles rationalisieren würden, was man rationalisieren kann in Firmen, hätten wir in Deutschland eine Arbeitslosenquote von 50%. Ja. Machen wir das doch mal. Und gucken wir dann. Also, weißt du, ich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist alles dummes Geschwätz. Weißt du, es ist der richtige Weg sein. Ich will noch mal sagen, das müsst ihr einfach verstehen, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat eine Verantwortung dafür, dass diese Betriebe in einer guten Verfassung sind und sich am Markt bewähren können, denn wir haben das Glück, dass wir fast Vollbeschäftigung haben, die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn wir schon unter diesen guten Bedingungen 15% AfD auf einen Schlag in Baden-Württemberg passiert, was passiert, wenn wir auch in eine Arbeitslosigkeit hineinkommen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da wird es mir wirklich Angst und Bange. Aber das alleine ist es also nicht. Geld ist halt auch nicht alles. Also ja, das ist eben das Ding. Das kann ja einfach sein, dass dieser Zuschuss für die AfD unabhängig davon kommt, eben weil doch eigentlich alle Bedingungen schon ganz gut sind und so, also nach seinen Angaben halt, ja. Wenn das dann passiert, heißt es doch erst recht, dass es nicht so eine Sache von Kausalität ist. Ich meine, in Großbritannien war es doch auch so, die haben für Brexit gestimmt, weil sie die kulturelle Veränderung von einem europäischen Staat fürchten. Das ist das, warum die Briten so am Ende irgendwo dann Brexit haben wollen. Nicht wegen Ökonomie, also schon auch, aber nicht nur, sondern generell wegen der kulturellen Veränderung. Und wenn jetzt sich da ein Kretschmann hinstellt und sagt, wir haben so eine hohe Einwanderung und das ist nicht kulturell irgendwie sich, ja, das ist halt so. Ich habe keine Ahnung. Oder auch schon generell die Grünen-Politik einfach. Die reicht, glaube ich, schon mit diesem ganzen, also wie sie da nach der Wahl diesen Tweet rausgeschickt haben mit dem Gender-Stern drin, wo sich die CDU dann sogar drüber aufgeregt hat und so. Ja. Also ich glaube, das alleine reicht schon, dass sich viele Leute halt denken, so, was für ein Quatsch macht ihr hier? Wie wir diese Krisen bewältigen sollen, wenn es sozusagen wirtschaftlich nicht mehr so gut aussieht. Deswegen müsst ihr einfach verstehen, dass ich mit aller Macht darum kämpfe, dass diese vielen Mittelständler und Familienbetriebe nicht in eine Schieflage kommen. Ja, aber ich sage es euch ganz ehrlich, wenn hier wirklich mal irgendwie was passiert in Deutschland mit Terrorismus und so einem Zeug, dann bin ich echt mal gespannt, was mit eurer Partei da noch wird. Also wie viel Stimmen ihr dann überhaupt noch bekommt oder in wie extrem wir dann hier in Deutschland, weil ich meine, wenn man sich die ganze Zeit so irgendwie gegeben hat und dann passiert mal richtig irgendwie was und das noch am besten von irgendwelchen Leuten, die wegen der Flüchtlingspolitik oder so hierher gekommen sind. Also das mag ich mir gar nicht ausmalen und ich sehe das auch nicht, dass da ja, also dafür hat man dann hinterher halt eben, da ist man dann in der Schuld oder werden die Leute dann auf jeden Fall so sehen. Weil wenn man vorher allen möglichen Leuten erzählt hat, es ist alles prima und schlimm sind die Weißen und die Rechten und so weiter und so fort. Ja. Also mein liebe Freunde und Freunde, wir leben in schwierigen Zeiten, vielleicht sogar in einer Zeitenwende, was gestern selbstverständlich war, ist es heute nicht mehr. Also ist es wieder Zeit zu kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Warum muss überhaupt irgendwas selbstverständlich sein? Also, liegt da kein Wert drauf. Und vor allen Dingen hier Mr., also der Kretschmann hat ja auch mal zusammen mit Sven Giegold aus dem Europa Parlament dieses kirchpolitische Papier von den Grünen geschrieben, wo die dann so Sachen da drin schreiben wie die Kirche muss das Privatleben der Leute da beeinflussen, weil wenn die Kirche das nicht macht, dann macht das der Staat und dann ist das Faschismus. Nur ich mir auch denke, ey, wie denkt ihr denn eigentlich? So als ob das die einzige Wahlmöglichkeit wäre, die man hat. Entweder der Staat bestimmt über mich oder die Kirche bestimmt über mich. Also, Es geht auf jeden Fall an meiner Lebensrealität komplett vorbei. Freunde, wir müssen wieder kämpfen für eine lebendige Demokratie, für unsere offene Gesellschaft. Ja, die Demokratie leben. Spenden Sie jetzt für die AA-Stiftung. Gesellschaft mit Pluralität und Toleranz und für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für diesen Zusammenhalt zu kämpfen. Das ist zur Zeit, wo die Kräfte, alles, diese populistischen Kräfte alles auseinandertreiben, unsere wichtigste Aufgabe. Deswegen immer fragen bei jeder inhaltlichen Frage, treibt es die Gesellschaft auseinander oder... Ja. Das ist ein guter Rat. Ja, aber es ist doch nicht zu weit gegriffen zu sagen, dass eben weil man als Partei sich irgendwie auf ein Recht auf Respekt bezieht, was irgendwo mal in der Luft steht, ja, dass vielleicht daher dann die Frustration kommt, weil man dann so rüberkommt, nicht auf Augenhöhe, sondern so von oben herab. Und ja, aber ich meine, dieser Spruch, immer daran denken, bei inhaltlichen Fragen nichts machen, was die Gesellschaft auseinandertreibt. Also ja, und eben das ist halt das Ding, denn was Kretschmann hier ja eigentlich sagt, ist, egal ob er es versteht oder nicht, dass eigentlich er für einen Stillstand in der Gesellschaft ist und dass er den Stillstand dann als Zusammenhalt interpretiert. Ja, aber die Grünen, Zusammenhalt ein Resultat ist aus Diskussion. Die machen fast nichts anderes, genauso wie ja auch schon dieses Ding von wegen Demagogie im Internet und so ein Kram. Das ist ja auch schon Auseinandertreiben von den Leuten und ja. Zusammenhalt. Das ist einfach so ein Kontrast. Er redet hier davon, dass man nicht über Themen reden soll, die Leute auseinandertreiben, aber das Thema ist sozialer Zusammenhalt. Ja, diese ganzen Unterschiede auch, die da alle sehen, die sehe ich auch gar nicht in der Gesellschaft wirklich gegeben. Genauso wie dieses Patriarchat und diesen ganzen Scheiß, das sehe ich auch nicht in der Gesellschaft gegeben. Irgendwie, dass irgendwie die Geschlechter sich da gegenüberstellen, als die eine ist irgendwie vom anderen unterjocht oder so. Das ist aber auch alles grüne Politik. Da macht sich auch keiner Gedanken darüber. Ja. Ob das die Gesellschaft auseinandertreibt, wenn ich den Leuten irgendwie von frühester Jugend schon beibringe, irgendwie, dass die einen unterdrückt sind, die anderen Unterdrücker und diesen ganzen Quatsch. Aber ich finde es ganz gut bis jetzt, dass er nicht selbst adressiert, wen genau er damit meint. Also dass er sozusagen auf sowohl die verrückten Feministinnen als auch als eigentlich auf alle Seiten spricht quasi. So sehe ich das gerade. Ja, aber es wäre doch viel besser, wenn er den Mund wirklich aufmachen würde und Leute benennen würde. Also dafür mag ich halt so Oldschool-Politiker wie Willy Brandt oder so. Die haben wenigstens dann gesagt, wenn ihm was nicht gepasst hat. Und ja, dieses um den heißen Brei... Der projiziert das einfach alles auf die anderen Leute. Ich glaube nicht, dass ihr habt schon recht, ihr habt auf jeden Fall recht. Das ist, Klarheit ist besser als so ein Einheitsbrei. Und weil umso einheitlich und genereller man spricht, desto tautologischer sind die Aussagen. Und das weiß eh schon jeder eigentlich. So, ja, wir sollten mehr Zusammenhalt haben, yay. Aber wie wir es erreichen, das ist halt der Unterschied von Mensch zu Mensch. Ja, oder ob es überhaupt ein Wert an sich ist. Also das ist ja immer so bei diesen Sachen genauso wie irgendwie sich seinen Idealen treu bleiben und sowas. Das hängt auch immer nur davon ab, wie gut die Ideale halt eben sind. Also das ist für sich genommen kein Wert an sich. Warum sollte ich in der Gesellschaft mit jemandem zusammenleben und ihn genauso gut behandeln wie jemand, der zum Beispiel keine Kinderehe hat? Ja? Warum sollte ich so jemanden irgendwie besser behandeln oder gleich gut? Ich meine, das nimmt doch einem komplett die Möglichkeit weg, als Mensch Fehler zu machen und dafür dann auch bestraft zu werden oder irgendwie in der Gesellschaft irgendwie dann ausgegrenzt zu werden, weil man dumm gehandelt hat. Ja, aber das ist ja kein systemisches Problem. Das ist ja ein Problem unserer Exekutive, Judikative, die darauf auf diese Weise reagiert hat, indem sie zurückgerudert sind. Okay, ja. Eigentlich haben wir die Regeln ja. Also ja. Man müsste sie nur dem Wortlaut entsprechend auslegen, aber das scheint so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein bei vielen Sachen. Ja. Führt es sie zusammen? Das ist die Grundfrage, die wir uns in den schwierigen Zeiten stellen müssen. Herzlichen Dank. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ja, das ist jetzt einfach wieder angefangen. Ja, gut. Dann cue ich nochmal. Wer wollte zuerst haben? Göring Eckhardt oder Herrn Özdemir? Chemtrail. Ja. Chemtrail. Oder ich hätte auch noch Herrn... Hast du den gemütlichen, langhaarigen? Der ist so sympathisch, wie so, der ist wie immer wie so ein kleiner Hund. Den machen wir zum Schluss, den langhaarigen, würde ich sagen, zum Runterkommen. Danach schlafen wir alle gut. Wahrscheinlich noch während des Streams. So. Dann. Ja, das ist unsere Technik. Ah. Ja, ja, Leonard Cohen ist tot. Ist das nicht traurig? An ihn sei hier auch nochmal kurz erinnert an dieser Stelle. First we take Manhattan, then we take Berlin. Wurden mehr oder weniger demokratisch gewählt. Praktisch keiner von ihnen hat sich an die Macht geputscht. Sie werden häufig... Also er redet auch wieder über Rechtspopulisten. Ich habe das jetzt ein bisschen vorgespult hier schon. Ne, brauchen wir auch nicht alles mal gucken, weil es auch wieder so viel leeres Gesabbel. Aber es geht jetzt hier wieder um Rechtspopulisten und Polen und überall. Getragen von der Mehrheit ihrer Länder. Deshalb zögere ich zwar damit, gleich von der Krise der Demokratie zu reden. Aber das, was wir derzeit ganz sicher erleben, das ist eine Krise der Überzeugungskraft von liberalem Denken. Sagen die Grünen. Ja. Auf jeden Fall. Also dieses übertriebene politisch Korrekte, das ist bestimmt kein Abwehren von politischer Korrektheit gewesen, von diesem übertriebenen Safe Space autoritäre linke Bullshit, das hat bestimmt nichts damit zu tun, sondern... Genau, das ganze Feminismus-Kram, dieses ganze Zeug, alles ja. Irgendwie umbenennen und alle möglichen Gender und was der Geier, was alles und an jeder Stelle irgendwelche hier Schutzlücken und dieser ganze Dreck, nee, das ist alles... Also Obama hatte ja auch Konjunkturprogramm und aufgrund von nach der Wirtschaftskrise und aufgrund von Feministinnen, die natürlich meinten, dass Frauen immer sofort überall am schwersten betroffen sind, obwohl in den USA die meisten Jobs in männerdominierten Sektoren verloren gegangen sind. Obama hat dann sein Konjunkturprogramm so ausgelegt, dass es eher frauendominierten Berufszweigen die meiste Förderung zugutekommen lässt. Und jetzt sind dann sozusagen die männerdominierten Zweige, die hatten es dann länger schwer. Und jetzt heißt es, die bösen Männer haben dann Trump gewählt, weil sie keine Zukunft haben. Keine Ahnung. Obama ist fault oder ich weiß nicht. Also. Thanks Obama. Ja, thanks Obama. Also so ein Stück weit kann man in dem Zusammenhang wirklich thanks Obama sagen, weil ich denke, dass es auch viel damit zu tun hat. Nicht komplett alles, aber auch. Also, so, ja. Obama did something wrong. Ja. Diese liberale Weltsicht, die ist nicht nur in den USA abgewählt worden, sondern sie ist schon zuvor bei der Volksabstimmung über den Brexit in Großbritannien abgelehnt worden. Was hat das denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, und was hat das wiederum mit einer liberalen Einstellung zu tun? Zu lange an den eigenen Trails geschnüffelt, Cem. Warum ist es nicht liberal, wenn man sagt, man möchte sich nicht mehr der EU unterordnen? Also klar, es ist keine totale Herrschaft oder so. Und ich bin ja auch eher der Meinung, dass Europa... also ein paar Sachen daran nicht so verkehrt sind, aber ich habe auch nicht diese Vorstellung, dass es irgendwie die Lösung für alle Probleme ist oder dass es irgendwie die Alternative zu den Staaten in Europa ist und die sich alle auflösen sollten in so eine große europäische Suppe oder so. Und das hat auf jeden Fall überhaupt nichts mit liberal zu tun, diese Europäische Union genial zu finden. Ja, also eigentlich ist es noch eher liberal, das nicht gut zu finden. Und das sage ich als jemand, der das eigentlich ganz gut findet. Aber ich habe keine Ahnung, wenn die Politiker das Volk nicht überzeugen können, die keinen Bock haben, der Politiker das zu tun, was das Volk will, nicht andersrum. Die Eliten sind das Problem, nicht das Volk, guter Herr. Ja, du weißt doch, Brecht hat das doch gesagt, wenn das Volk nicht so will, dann wählen wir uns ein anderes. Ja. Genau, da muss ich auch ständig dran denken. Praktisch jeden Tag, wenn man nur ich mal die Zeit... Ich muss ständig daran denken, dass es kein echtes Leben im Falschen gibt. Das ist aber Frankfurter Schule, damit bist du eigentlich schon Kulturmarxist. Oh ich shit, nein, oh fuck! Bald bist du so tief drin im Kommunismus, dass du glatt Russisch sprichst. Ja. Da, сука, блядь, гораж. Oh, scheiße, es ist passiert. So leicht geht's, Leute. Ich muss schon sagen, die Pose hier von Herrn Özdemir, die ist schon so zweipfennig würdig. Greenscreen verdächtig auch wieder. Ja. Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet. Oh, Parkour. Das ist gut, ne? Wenn ihr am Leben seid, dann werdet ihr mir folgen. Eine Knackwurst. A house divided against itself will not stand. Dann bedeutet sie das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen. Was? Moment, wenn es Wahrheit ist, dann ist es doch egal, wer zuhört. Das ist doch der Wahrheit scheißegal. Ja, aber das ist definitiv nicht deren Position. Das ist nie im Leben deren Position. Ja. Das ist die reine Mimikrie, ne? Also die tun so nach dem Motto, so ja, lass mal irgendwie ein bisschen den, oder vielleicht denken sie das auch selber, dass das ihre Position ist, aber es ist auf jeden Fall so ziemlich wie bei eben der Spruch Gegenentwurf oder so. Das ist der Gegenentwurf zu eurer Position, ist das. Ja. So, George Orwell. Meinungsfreiheit, Oppositionsrechte, Pressefreiheit sind für uns unveräußerlicher Bestandteil der Demokratie. Deswegen unterstützen wir die Amadeo-Antonio-Stiftung. Genau. Wir besuchen die, wenn wir unsere Rechtspopulismus-Konferenz machen. Absolut. Und die neuen deutschen Medienmacher und das neue Vokabular, mit dem die Medien nun zum Volk sprechen sollen. Und die Böll-Stiftung mit ihrem ganzen Scheißdreck zum Thema Männerrechte, Einwanderung etc. Ja, 100%. Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, sind unsere Gedanken hier in Münster über diese drei Tage auch bei Akin Atalay, dem Herausgeber der Cumhuriyet, der von der Rückreise von Deutschland in die Türkei gleich am Flughafen verhaftet wurde. Sie sind bei Can Dündar und der gesamten Redaktion der Cumhuriyet und allen Journalisten in der Türkei, die für ihre Meinung ihren Job verlieren, eingesperrt werden, zusammengeschlagen werden, bedroht werden. Und sie sind bei unseren Freunden von der HDP und bei Mithat Sancar, den wir hier nochmal herzlich begrüßen. Demokratie. Wenn es nicht von ihm käme, wäre das ja ein guter Ansatz gewesen. Willst also du nicht irgendwie mit dem Finger zeigen so und sagen, wenigstens sind wir nicht die? Also ich frage mich, wo die ganze Zeit vor allen Dingen denke, ist das nicht total islamophob, so gegen die Türkei zu sein? Ja, und ich meine, das mit der Wertegemeinschaft, das finde ich ja immer noch interessant, dass die Geheimdienstaufklärung gesagt hat, schon 2013 bei den Amis, dass die Türkei an IS unterstützt. Und die Deutschen haben ja dann auch ein Papier vom Geheimdienst aus Versehens rausgegeben, wo das auch drin stand, dass man weiß, dass die Türkei ein IS unterstützt hat. Und ich keine Ahnung, Demokratie durch türkische Unterstützung für IS und ich keine Ahnung, das ist alles so inkongruent, also es ergibt keinen Sinn mehr, also es ist so, ich weiß nicht, ich stelle mir das als Politiker auch irgendwie schwer vor, dass du die ganze Zeit so inhaltsleer deine Fahne in den Wind hängst, also das muss doch psychologisch anstrengend sein, das ist doch irgendwie wie so, keine Ahnung, es ist wie wenn du 5 Stunden lang Werbung guckst, du doch auch so eine Kerbe in deine Seele schlagen. Und genauso ist diese inhaltsleere Suppe, die sie davon sich geben. So, Worüber redet er denn? Orwell? Irgendwas? Wir müssen jetzt plötzlich dann Demokratiewerte dann auch doch verteidigen und 2013 war ja, uns... Kann man mal sagen, ne? Kann man sich mal Lippenbekenntnisse, geht ja gut. Also so wir durch ISIS Assad stürzen für Demokratie, ich weiß nicht. Ja, vor allem die Neusprechpartei 3000, ne? Ja. Dass die mit dem Euro in die Ecke kommen. Ja, das ist... keine Ahnung, tut es nicht weh. Ich bin nicht blind, Demokratie zu unterstützen, denn Demokratie ist nichts weiter als ein Mechanismus zur Wahl von jemandem und nicht eindeutig etwas deterministisch, etwas, was den korrekten Weg anzeigt. So den, ja. Es ist demokratisch, das, was der Erdogan in der Türkei macht mit der Todesstrafe. Das ist demokratisch. Ja. Es ist nicht richtig, aber es ist demokratisch. Lieber Mithat Sanjar, lieber Professor Mithat Sanjar, ich will, wenn du zurückgehst in die Türkei und ich hoffe, dass das genauso klappt wie mit der Ausreise, wir haben ja zusammen gezittert, ob das klappt überhaupt. Der Mithat Sanjar hatte mich angerufen, um mich hinzuweisen auf die Verhaftungen in der Türkei, die gerade in dem Moment passieren, dass das Haus von Selahattin Demirtas, dem Vorsitzenden der HDP, den wir von hier grüßen, ins Gefängnis in der Türkei. Der sieht das bestimmt. Die Weltraumwaffen grüßen auch. Ja, Gefängnisinsassen in der Türkei. Ich grüße Mama. Dass es gerade belegt wird. Und er hat mir erzählt, dass wahrscheinlich die Parteizentrale, in der er sich aufhält, als nächstes dran ist. Und so war es dann auch. Er wurde verhaftet. Gott sei Dank ist er auf freiem Fuß. Ich will, dass du mitnimmst, dass wir unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig von unserer Religion, unabhängig dafür, ob wir so wie du Kurde bist oder ich so wie als türkische Herkunft oder die anderen, was auch immer, dass wir dieselben Träume träumen. Wir träumen von einer gemeinsamen Welt, in der uns kein Herrscher für unsere Meinung einsperrt, in der niemand sagt, was wir zu denken haben, wie wir zu leben haben. Und den Traum träumen ja, aber es muss die Kirche machen, weil ansonsten ist es Faschismus. Wir nicht nur gemeinsam, wir kämpfen dafür, dass dieser Traum realisiert wird. Und wir werden das erleben, liebe Freundinnen und Freunde. Dieser Traum wird Wirklichkeit werden. Keine Macht für niemand. I had a dream. Ja. Man hat in diesen Tagen den Eindruck, Fortschritt bedeutet, das ist kein Rück. Also ich habe den Eindruck, dass es bestimmt in der Kantine bei diesen Delegiertenversammlungen nur Mettfleisch und alles ist das Fleisch, sogar das Besteck, aber steht dran, kein Fleisch, vegetarisch, vegan oder so. Ja. Das würde eigentlich passen zu diesem Auftritt hier. Und das Gegenteil von dem behaupten, was eigentlich die Realität ist. Rückschritt gibt's. Das ist doch Teil unserer Realität. Aber genau damit können und wollen wir Grüne uns nicht zufrieden geben. Wir müssen auch anfangen zu verstehen, wie die Gegner einer liberalen, einer weltoffenen Weltanschauung schaffen können, Menschen von sich zu überzeugen. Ja. Wie macht ihr das denn, liebe Grüne? Sogar Mehrheiten zu gewinnen sogar für den Nationalismus. Dass die AfD weniger Wahlchancen generell hätte, wenn die Grüne einfach nur sagen würde, wir treten nicht zur Bundestagswahl an, würde ich behaupten, dass die AfD ein gutes Stück weniger gewählt werden würde. Was mich jetzt eigentlich wundert, ist eher, dass die sich diese Frage erst jetzt stellen. Da. Ja. Es ist schon zu spät. Pausenlos, aber sie haben ja jetzt mal wieder gemerkt, dass es nicht klappt und jetzt reden sie sich halt eben selber mal wieder ein, dass sie die Vertreter von einem Guten und Schönen sind. Ja, aber Nachweise dafür, das sind eher Gegenbeweise dafür da und nicht Belege. Ja. Denn im Grunde geht es doch genau darum, nicht nur um den Streit zwischen liberal und autoritär, sondern genauso auch um den Kampf zwischen Nationalismus und einer weltoffenen Globalisierung. Nee. Also Nationalismus funktioniert auch mit Globalisierung. Weltoffenheit, keine Ahnung, wie man das definiert. Ist es dann eine Pro- oder Anti-EU oder Pro-TTIP, Pro-Hemisphären-Wirtschaftszone? Was bedeutet das denn? Also man kann auch Nationalstaat hochhalten und gleichzeitig pro EU sein. Das funktioniert alles, aber da muss man irgendwie so eine halbwegs klare Aussage dazu treffen oder eine halbwegs klare Position einfach dazu beziehen. Also nicht irgendwie, wir sind weltoffen, Globalisierung, keine Ahnung. Jetzt ist Globalisierung gut, aber irgendwie Freihandel zerstört Afrika und wir rauben Afrika aus irgendwie. Aber das ist ja auch eure Position dauernd, aber jetzt ist Globalisierung gut. Also ich findet ihr es jetzt gut oder nicht? Ist es für den Rückständigkeit von Afrika verantwortlich oder nicht? Sagt doch einfach mal, was ihr meint dazu, was ihr denkt. Trump-Demonstranten zeigen Leidenschaft für unser großartiges Land. Ja. Die Grüne, das wisst ihr, haben auf allen Ebenen immer gegen den Nationalismus gekämpft. Warum muss man schon mal sagen, das ist wie in einem Film, so Exposition. So, wenn die Charaktere in dem Film schon wissen, was los ist, dann muss man es nicht wiederholen, das ist seltsam. Ja. Da, wo Nationalismus draufsteht, da ist innen drin Hass. Also in Somalia brauchen sie Nationalismus, weil sie dort keinen funktionierenden Staat haben und es schön wäre, wenn sie daran arbeiten würden. Es ist nicht per Definition Kacke. Ja, eben. Also der Nationalismus hat halt eben auch zum Aufbrechen von diesen ganzen Stammessachen geführt und damit wiederum auf jeden Fall auch den Frauen viel mehr Rechte gegeben, weil wenn halt in so einer Stammeslogik, da ist es halt eben entscheidend, wie sich die Leute halt alle verhalten. Und da kommst du dann halt eben nicht raus aus diesen Sachen, die da irgendwie mal gebaut wurden mit, ja, Frau ist immer zu Hause und so weiter und so fort. Und die Männer müssen sich darum kümmern, dass es der gut geht und alles. Sondern da... Außerdem kann man doch auch ohne Hass in dem Sinne zu empfinden ein Nationalist sein. Also man muss ja das Außenrum dafür nicht hassen, dass man sein eigenes Land liebt. Also ja, die Idee ist ja hier eigentlich, guilt by association im Grunde. Also ich verstehe schon das Konzept davon, dass wenn du dich so einem bestimmten mehr oder weniger ideologischen Gedankengut anschließt, dass es zuerst nicht so ist, dass du ganz radikal dazu stehst und Vertreter davon bist. Aber weil du dich dafür interessierst, wirst du wahrscheinlich dein Umfeld um das, was dich interessiert, anpassen. So dass du im Endeffekt dann weiter und tiefer drin bist. Und das kann es sein, was er hier meint. Aber das ist auch wiederum eine viel zu weite Interpretation. Das ist schon unwahrscheinlich. Also, da ist innen drin die Ablehnung des anderen, des Fremden und des Unbekannten, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum hat François Mitterrand recht gehabt, als er sagte, das ist so ein Quatsch. Die Japaner sind ein Ausbund von Nationalismus, aber trotzdem bin ich da als Nicht-Japaner ganz toll behandelt worden. Das ist völliger Quatsch, was er da redet. Ich war in der Türkei. Türken sind ein Ausbunder Nationalismus und ich bin super behandelt worden. Das ist Quatsch, was du da redest, Cem. Du müsstest es besser wissen. Ja, du müsstest es besser formulieren. Heißt Krieg. Krieg, das ist nicht nur Vergangenheit. Er kann auch unsere Zukunft sein. Und darum muss klar sein, Nationalismus ist das Gegenteil von all dem, wofür diese Partei, wofür Bündnis 90 Die Grünen steht, liebe Freundinnen und Freunde. Okay, hier ein Einwand. Und der Typ macht ja eigentlich direkt so eine Parallele dazu, dass Nationalismus zu Krieg führt. Und das, nur weil das so in der Vergangenheit belegbar ist, dass das ein Faktor war und dazu beigetragen hat, heißt es nicht, dass es ohne Nationalismus zu keinem Krieg kommen wird. Ja, das auch, ja. So. Er lacht sich hier gerade irgendwie über einen Tweet schlapp oder so, wenn er gelesen hat. Ja. Wir wollen uns ohne Schaum vor dem Mund mit rechtspopulistischen Parteien und ihren Programmen auseinandersetzen. Ja, schon gescheitert, würde ich sagen. Ja. Deshalb sage ich auch, wir sind heute mehr denn je überzeugte Europäer. Ich habe das gerade schon gesagt, das Zurück zum Nationalstaat wird keines unserer Probleme lösen. Wir wissen nicht, ich habe noch nie in meinem Leben von einer stellvertretenden Ministerpräsidentin Wasser gereicht bekommen. Herzlichen Dank dafür. Ja, die konnten das bisher alle nicht. Und es war sogar eine Frau. Wir wissen nicht, was eine Trump-Administration in der Welt tun wird. Aber wir wissen, dass niemand sich für uns um unsere Probleme kümmern wird. Wir brauchen nicht erwarten, dass sich die künftige Trump-Administration, von der wir noch recht wenig wissen, sich darum kümmern wird, was in der Ukraine passiert, vor allem in unserem Sinne, im Sinne der Freiheit, im Sinne der Unabhängigkeit. In unserem Sinne, im Sinne der Freiheit. Habt ihr die gepachtet? Ist da ein kleines C dahinter oder ein TM? Das, was mich jetzt gerade so ein bisschen stört, ist, der Typ meinte, wir wissen nicht, wie eine Trump-Administration aussehen wird, aber wir können nicht davon ausgehen, dass er dies und das macht, was wir wollen. Das nächste Ding ist, also ich finde jetzt die Ukraine-Krise auch nicht so gut, aber auch nur Krieg mit Russland finde ich jetzt halt auch nicht so gut und ich weiß nicht. So. Ja, aber einfach still da sitzen und nichts tun und einfach Russland weiternehmen, das ist nicht gut, Mann. Man muss schon irgendwie einen Weg dazu finden, was dagegen zu machen und ich finde Sanktionen helfen, wenn sie nicht in so einem exzessiven Maße passieren halt, aber das ist auch wiederum von Russland her so, dass das denen scheißegal ist, ja. Wenn du versuchst, sie mit Sanktionen darauf aufmerksam zu machen, dass sie schon eine Verantwortung haben und nicht einfach alles machen können, was sie wollen, werden sie das persönlich nehmen und erst recht das machen, was sie tun. Die sind so wie Einsiedlerkrebse, die gehen sofort in ihren Panzer zurück. Ja, also ich keine Ahnung. Rassismus. Also der Witz ist halt auch, dass eigentlich ein Wahlsieg von Trump für Russland eigentlich auch gar nicht so gut ist, weil bisher innerhalb von Russland die USA immer als der große Buhmann vorgeführt worden sind. Und jetzt ist in den USA jemand gewählt, wo niemand vom Establishment den haben will. Und er sagt jetzt auch noch, ja, Putin, was geht? Komm, wir schauen mal, ob wir vielleicht einen Neustart von den Beziehungen haben können. Da fehlt dann sozusagen dieses Propaganda-Element von dem bösen imperialistischen Westen. Das implodiert dann über Nacht bei der Wahl. Also, ich habe nicht heute gelesen darüber, dass in Russland Leute verhaftet wurden dafür, dass sie den Trump-Sieg gefeiert haben. Also es ist verwirrend, okay? Ja, genau das meine ich. Also so, ein Trump-Sieg ist jetzt nicht einfach nur ein Gewinn für Russland. Eigentlich hat jetzt Russland sozusagen ihren Außenfeind, der die nationale Einigkeit herstellt gegen den Feind, dem er vorgehen kann, das ist jetzt sozusagen stark zurückgefahren. Und jetzt muss sich dann Putin dann irgendwas überlegen, wo er dann nicht die Amerikaner dafür verantwortlich macht, wenn was schief läuft. Die Deutschen nehmen. Ja, die Deutschen. Das stimmt. Wir wissen nicht, was eine Trump-Administration in Nordafrika machen wird. Wir haben alle in der Schule gelernt, da gab es mal einen Marshall. Und nach dem wurde sogar ein Plan benannt. Ein Plan, der mit dazu beigetragen hat, dass hier in Deutschland es wieder Wohlstand, aber vor allem auch Demokratie. Der Lone Star Plan von Marshall Lone Star, oder was? Ich glaube auch, ja. Auf jeden Fall, dieses Bild müssen wir mal an die Alt-Right-Leute schicken. Ich glaube, da hätten die ja Spaß dran. Warum? Pink ist doch eine ganz normale Farbe, die kann auch ein Junge tragen. Vielleicht steht sie ihm einfach gut, ja, Chris. Jetzt hör doch mal auf. Ich meine, häkeln. Nee, er strickt, glaube ich, oder? Ich ja, meine, er strickt. Meinetwegen auch stricken, aber. Es ist einfach lustig, dass der blaue Balken unten einfach schon fast passt. Bundestag stimmt für Ausweitung klinischer Studien mit Demenzkranken. Das Team sitzt da. Ja, aber ist echt wahr. Also, wenn, ja. Alles klar. Demokratie gab. Vielleicht müssen wir heute als Grüne, als Deutsche, als Europäer die Werte, die dort leider abgewählt haben, hochhalten und sagen, wir übernehmen das und kämpfen beispielsweise von Marshallplan in Afrika, damit Fluchtursachenbekämpfung nicht nur was für Sonntagsreden, sondern von Montag bis Sonntag umgesetzt wird, liebe Freundinnen und Freunde. Dazu eine kurze Einwendung. Sehr oft werden Subventionen für die Agrarwirtschaft bemängelt als ein Instrument, was den Preis für Getreide so weit runterdrückt, dass wenn die Nahrungsmittel dann exportiert werden auf dem afrikanischen Markt, dort die Bauern nicht zu demselben Preis das verkaufen können, aus dem Job rausgedrängt werden und auch kein Geld für die Nahrungsmittelimporte dann haben. Also das wird sehr oft bemängelt, dass Subventionen im Agrarbereich sozusagen indirekt zum Hunger in Afrika beitragen. innerhalb der EU scheitert es regelmäßig an dem Einfluss von Deutschland, dass diese Subventionen zurückgerudert werden. Ja. Go ahead. Weißt du, keine Ahnung. Ich schaue den Zentralratsvorsitzenden der Muslime in Deutschland an. Der auch da ist, aus irgendwelchen Gründen. Er wird mir zustimmen. Das heißt ja immer, der Trump hat große Probleme mit den Muslimen. Ich glaube, der Eimann versteht. Ja, und jetzt kommt das Allergeilste. Versteht es sehr gut. Er hat gar nicht Probleme mit allen Muslimen. Er hat Probleme mit zerlumpten Menschen, die vor dem Krieg in Syrien fliehen, um ihr Leben zu retten. Mit denen hat er ein Problem. Aber er hat doch kein Problem mit reichen Saudi-Scheichs. Bullshit. Das ist ja keiner hat ein Problem mit reichen Leuten. Ne? Aber was Trump eigentlich sagt gegen Muslime ist, das halt, dass sie eine Ideologie haben, die halt überhaupt nicht in ein freiheitliches System passt. Guck dir mal Bonbad Godesberg an. Das ist inzwischen so eine Art medizinisches Mekka für Leute aus dem arabischen Raum, die sich ihre Behandlung was leisten können. Und das verdrängt da die Einheimischen. Die Einheimischen sind alle völlig angepisst, weil alle 2 Meter halt irgendeine Karawane voll verschleiert herumläuft und so. Also es ist, die Reichen sind auch dann nicht mehr erwünscht, wenn sie anfangen, halt dein Umfeld so zu verändern, wie du es nicht willst. Das ist Blödsinn. Ne? Ja, außerdem, das Wichtigste daran ist halt eben, dass er Hillary Gate gekriegt hat von Katar und von Emiraten und von Saudi-Arabien, also diese Clinton Foundation. Ja, ja. Etliche Millionen. Und dass sie Rekordexporte in 2013 nach Rekordspenden nach Saudi-Arabien genehmigt hat, also Waffenexporte, während sie wusste, dass Saudi-Arabien ISIS unterstützt. Ja, das war auch so ein Punkt, der schon auch wichtig war. So. Ja, aber ich meine, dieses wirklich Händchen halten mit, was sie da alle schon praktizieren, also hier Bush ja damals auch. Ja, ich weiß nicht, ob es so Bilder auch von Clinton schon gab. Ja. Und diese Syrien-Geschichte, da gab es ja auch irgendwie diese Theorie, dass, also, oder beziehungsweise irgendwelches Gerede darüber, dass es gut wäre, wenn sich in Syrien was ändert, wegen, weiß nicht, auch damit irgendwie eine Pipeline gebaut werden kann oder so nach Saudi-Arabien. Ja, ja, ja, das soll da eine weitere Pipeline sein, ja, da streiten man sich drüber. Was ich anbringen wollte ist, könnt ihr euch vorstellen, dass Cem hier Hillary rügen würde dafür, dass sie Geld nimmt von Saudis? Oder nein? Das ist eine Decke, wurde endlich durchbrochen, würden die jetzt sagen, wenn das jetzt die nach der Wahl von Hillary Clinton wäre. Ja, dann aber würden sie sich unendlich einen drauf runterholen, dass da jetzt jemand im Weißen Haus menstruiert. Also würdet ihr sagen, er würde Hillary überhaupt nicht dafür rügen, dass sie eben einfach direkt Geld von Saudi nimmt? Das wissen die alles nicht. Die haben keine Ahnung davon. Ja. Das kommt bei denen überhaupt nicht an. Da haben wir ja auch schon so oft gehört, dieser Kram von wegen, ach was, Wikileaks, das gucken wir uns nicht an und tralala, Verschwörungstheorie, bla bla. Ja, da war doch der Spiegel Auslandskorrespondent, der beim Wahlabend in der, was war es, ARD oder ZDF, ganzen Abend da rumsaß, der meinte doch auch, ja, Wikileaks, damit haben wir nichts zu tun. Denke ich mir, ja. Ach, weiß toll. Ich. Spiegel, investigativer Journalismus. Ach, damit toll. Ja, ja, ja. Also. Ja, auch die Frau Wiezorek und so, diese Ecke hat ja auch dann wieder mal die Vorwürfe gegen Assange sogar aus dem Keller geholt und ja, hier der böse Sexualstraftäter und so, hört nicht auf den. Also Wikileaks ist, glaube ich, bei den Progressiven endgültig gestorben. Nachdem sie halt es gewagt haben, eine der ihrigen anzugreifen. Okay. Gab es auch einen schönen Ausraster die Tage, mal so zwischendrin zur Auflockerung auf Twitter, irgendwie diese Feminista-Jones-Tante, die auch in dem Twitter Trust and Safety Council war und so. Große Social Justice Warrior-Tante ist gesperrt worden, weil sie irgendwem den Tod gewünscht hat, glaube ich. Sehr schön. Und hat sich danach gemacht. Habe ich ganz häufig gesehen, solche Tweets. Ja, aber sie ist dafür gesperrt worden und sie hat sich auch dementsprechend echauffiert, so nach dem Motto, ey, was soll das? Kennt ihr mich nicht? Ja, genau. Wisst ihr nicht, wer ich bin? So, ich habe sehr gelacht. Also vielleicht, es haben sich auch viele Leute bei @Jack bedankt dafür und haben gesagt, hey Jack, es wäre doch jetzt mal irgendwie an der Zeit, vielleicht auch einfach die Regeln wieder so zu machen, dass alle sich wohlfühlen und nicht nur die Heulsusen. Ja. Hey, hey, hey, Männern, die mit Katzen leben, das Wahlrecht entziehen, sagt jemand im Chat. Jetzt wird's gefährlich, Ali. Grab her by the pussy. Ich lebe mit einem Kater, nicht mit einer Katze zusammen. Bist du im Dauersuff? Nee. Ja, wie dumm. Ein Kater. Ja, blendst du mich nochmal ein? Natürlich. Dich und Frau Eckhardt. Frau Göring-Eckhardt. Oi wei. Ich möchte gerne wissen, welcher von diesen Namen der von ihrem Mann ist. Und dann nenne ich sie nur noch so. Das ist ja fast so schlimm wie Missgendern. Göring. Naja, ich muss ja wissen, wem sie gehört. Von wegen Patriarchat und so. Machen nach dem Motto, am Ende heißt es gegen immer jeder auf die Kosten des anderen. Das ist etwas, was mir wirklich Angst macht. Und da sage ich euch, das wollen wir Grüne nicht. Wir wollen das Sexualstrafrecht ändern, damit es nicht mehr so täterfreundlich ist. Und es ist uns auch egal, wer dafür in den Knast wandern muss. Weil es gibt ja eine Dunkelziffer und so viele Täter kommen davon und die Opfer sind nicht richtig geschützt. Wir wollen kein Europa der Angst und wir wollen kein Europa der Spaltung. Die Stärke unserer freien Gesellschaft, die Stärke. Ein Europa, eine Meinung. Die Stärke unserer freien Gesellschaft, ihr macht alles, was wir meinen. Unsere freien Gesellschaft ist, dass wir in Europa einander akzeptieren. Und das ist ein Gebot für alle, die Minderheiten sind. Das ist ein Gebot für alle, die Minderheiten sind, dass wir in Europa einander akzeptieren. Ist das gerade Womansplaining, so wenn eine Frau über die Stimmen von Minderheiten drüber spricht und so für sie entscheidet? Ja, aber ich weiß schon wieder gar nicht, was das bedeuten soll. Das ist ein Gebot vor allem an Minderheiten. Ja, entweder sollen die sich extra daran halten oder man soll sich extra daran halten, dass die gehört werden. Okay, das wird mir viel zu Social Justice-mäßig. Das wird mir viel zu Queer Theory. Ich will raus aus meinem Körper. Ja, wenn ich PR-Berater von der AfD wäre, würde ich sagen, lieber Atomenergie statt Flüchtlingsstrom. Mein Quatsch. Oh, ja, den werden sie klauen. Ich hab... Deswegen könnt ihr klauen, aber nur, wenn ihr dran schreibt, wo ihr den her habt. Oh Gott. AfD will Weltraumaffen gucken. Ja, super, dann haben wir es aber geschafft. Für die wir uns weiter einsetzen werden. Aber auch wenn wir uns manchmal damit schwer tun. Toleranz ist auch Verpflichtung an uns selbst. Die Armleuchter gehören eben auch dazu. Was? Und so schafft man das dann gleich... zeitig so zu tun, als würde man ja die Arme ausstrecken und zu sagen, hier, alles prima, kommt her und gleichzeitig zu sagen, ja, und ihr seid übrigens dumm und ihr habt keinen Plan und wir sind die, die euch sagen, wie es zu laufen hat. Als ich, noch ganz kurz, das, was du jetzt gerade da formuliert hast, das erinnert mich an die Kirchen in Amerika, die, als ich in Boston war, LGBT-Fahnen hatten und ich habe sogar so ein Poster gesehen auf einer gotischen Kirche, so, da stand drauf, love thy, in Klammern, Muslim, Klammer zu, neighbor as thyself. Also so liebe deinen nächsten Muslim wie dich selbst, okay? Und ich habe gefragt, was das bedeutet. Ich habe auch so Black Lives Matter Plakate an Kirchen gesehen. Ich habe gefragt, was das bedeutet. Warum machen die das? Ja? Und mir wurde dann darauf geantwortet, dass Kirchen ja nicht wirklich dran glauben. Ja? Die glauben nicht wirklich daran, dass es okay ist, schwul zu sein. Die sind nur so Arme offen, ja? Aber wenn du dann da bist, dann heißt es auch so, nee, hier mal, das kann man ja verbessern, das kann man ja anders machen und so. Also. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, kommt drauf an, was das für Kirchen sind, ne? Weil teilweise, also ich sag mal, in Deutschland gibt es auch hier von der evangelischen Kirche das Genderzentrum und so ein Kram. Nein, nein, die Idee dahinter ist ja, dass du Leute zu dir bringst, die schwul sind und sie dann so voll nett behandelst und so ja, total offen auch, bist, ja. Um aber sie dann umzuerziehen. Aber wenn ich sowas sehe wie Love Your Muslim Neighbor oder irgendwie Black Lives Matter, Also ich denke nicht, die wollen ja bestimmt keine Schwarzen umerziehen zum Weißsein oder was. Nein, ich glaube, die wollen einfach nur, also in der Richtung wollen sie einfach nur aktuell bleiben, okay? Die, ja, das ist im Endeffekt wie jemand, der auf Twitter Werbung in einen trendenden Hashtag spammt. Genau, genau. Dieser Social Justice Kram ist auf jeden Fall in den Kirchen auch ziemlich verbreitet. Ja, natürlich. Ich meine, Kirchen basieren großteils auf so soziale Gerechtigkeit. Zwar nicht auf so einer großen Schiene, aber trotzdem ist die Idee ja davon da. Ja. Also das Christentum basiert sehr stark. Halt auch wieder unter Überschneidung. Das Wichtigste aber ist, wir beantworten Hass nicht mit Hass. Wir beantworten Hass mit Haltung. Liebe Freundin. Und mit Haltung. Sagte sie so hasserfüllt gegen den Hass. Wir beantworten Hass nicht mit Hass, das macht für uns unsere Jugendorganisation. Ja, genau. Ja. Wir beantworten das mit der Haltung, dass die hassen, Unmenschen sind und nicht teilnehmen sollen und was da gar nicht will. Oder wir unterstellen überhaupt den Leuten, dass sie hassen, weil das wisst ihr ja gar nicht. Ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung, was die Leute denken, die euch was erzählen. Und das ist auch meistens noch das Hauptding, wo die Leute da sich ausklinken aus dem ganzen Kram. Weil wenn dir einer erzählt, wie du fühlst, und du fühlst so überhaupt gar nicht, und der kann das ja nicht wissen, aber es ist jemand so arrogant, dir irgendwie erzählen zu können, wie du fühlst. Ja, du hast den Hass zu hassen. Ja, stimmt. Und Freunde. Und das meine ich sehr ernst. Weil uns das selber wirklich nicht immer gelingt und auch mir nicht. Wir reden über die anderen nicht von oben herab. Sie bekommen Respekt. Ja, sie bekommen auch Klarheit. Sie bekommen auch Gegnerschaft. Und wenn jemand völkisch redet, dann ist er ein Nazi und das sagen wir ihm auch. Liebe Freundinnen und Freunde. Wenn jemand völkisch redet, ist er ein Nazi, das sagen wir ihm auch. Genau. Und da wird er sich denken, ach so, ich habe gerade irgendwas von Volk erzählt und jetzt sagst du, du Nazi. Sitzt dann einfach so ein Historiker und redet über den Zweiten Weltkrieg, so das Dritte Reich, und dann kommt die rein, Tür aufgeknallt, du Nazi. So, ich mach doch nur meinen Job. Hat ja jemand Volk gesagt? Oh mein Gott, das ist super deutscher Grüner. Gleich mal auf Twitter entfolgen. Und wenn jemand Rassist ist, oder wenn jemand Sexist ist, dann sagen wir das auch. Genau. Und was bringt das? Sagen wir so. Dann was bringt das? Dann erscheint ein Regenbogen und Gott persönlich steigt vom Himmel herab und sagt, danke, liebe Deutsche von den Grünen, dass ihr endlich das Paradies auf Erden geschaffen habt. Oder es kommt der Hofreiter Toni zu dir nach Hause. Je nachdem, wer Zeit hat. Ja, den Hofreiter habe ich jetzt auch noch. Ach komm. Der gute Toni. Aber was mich bei der Göring-Eckardt echt zu Tode nervt, ist, dass man den Prediger in ihr, auch bei den politischen Reden, so penetrant raushört. Ja, das ist ja bei denen aber überall so. Also beim Özdemir nicht so stark, aber bei dem Kretschmann auf jeden Fall auch. Ist der Özdemir auch geistlicher? Nee, nicht, so, aber... Okay. Aber Kretschmann ist kein Geistlicher, aber auch Herrn Göring-Eckardt ist, glaube ich, auch keine Priesterin, oder? Ja, also bei den Evangelien machst du doch wie du willst. Bei ja, der EKD? Ja, die war in dieser Synode da von der EKD, genau. Was auch immer das bedeutet. Das ist ja irgendwie diese demokratische aber, Institution. Habt ihr nicht gehört, dass sie selbst gesagt hat, bevor sie den ganzen das ganze Zeug von oben herab gesagt hat, dass sie nicht von oben herab redet? Ja, das stimmt. Da sind wir jetzt da. Das beschützt sie ja. Das ist so, ich bin nicht böse und dann sagt sie böse Dinge. Ja, das ist für die Metamoderne halt. Das ist so Cinepar in P5. Also das ist keine, wie geht dieses Bild von der Pfeife und darunter steht, das ist keine Pfeife. So, das ist der Bundesparteitag da. Ja. Ja, wo das noch einigermaßen clever war, so eine Pfeife zu malen und zu sagen, das ist keine Pfeife, das ist nur ein Bild einer Pfeife. Das ist jetzt gerade echt dämlich. Das hätte der Streamtitel hier sein sollen. Das Bild einer Pfeife. Also die Eckardt, die war für Hartz IV auch. Also das hat sich selber unter Schröder mit für eingesetzt für Hartz IV. Also Keine Ahnung, nur so. Ja, außerdem war sie ja auch gleichzeitig Spitzenkandidatin der Grünen 2013 und Vorsitzende halt von dieser EKD-Synode. Und also EKD, falls jemand nicht weiß, ist die evangelische Kirche in Deutschland. Und das hat sie ja dann aufgehört, nicht weil das irgendwie ein Konflikt ist oder so, oder ne, weil man das nicht macht als Politiker, irgendwie von so einer Lobbyorganisation da irgendwie einen Vorsitz zu haben, sondern aus Zeitgründen hat sie das dann. Der Fraktionsvorsitzende der Bündnis Grüne im Deutschen Bundestag hat sich hier eben geäußert zu den Irrungen und Wirrungen beim Klimaschutzabkommen. Barbara Hendricks, die deutsche Bundesumweltministerin, reist ja nun morgen nach Marrakesch. Und ob sie was im Gepäck hat, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, Anton Hofreiter hat hier eben gerade aktuell dazu Stellung genommen. Frau Hendricks fährt jetzt nicht mit ganz leeren Händen nach Marrakesch, aber das Wenige, was sie mitnimmt, passt. Wir haben hier extra auch eine Schleife umgebunden nach den schlechten Erfahrungen im Iran, wo man sie für einen Mann gehalten hat. Das ist kein Gendern, das ist lediglich das Zeigen nach außen, welchem Geschlecht man angehört. Nee, es gab wohl wirklich empörte Anrufe, warum irgendwie der Mann irgendwie einer Frau die Hand gegeben hat im Fernsehen. Weil die Iraner dachten, das wäre ein Mann, die Frau Hendricks. Das ist schon gut. Der Klimaschutzplan, der jetzt zusammengestöpselt worden ist, auf den letzten Metern. Zusammengestöpselt, ja. Ja, so stelle ich mir echt die Politik vor. Also, ja, wir sitzen da zusammen und stöpseln irgendwas, ich weiß nicht genau. Einer hat eine Pizza bestellt, das war lecker. Ja, genau, es war lustig. Wir haben Cola, einen ganzen Kasten Cola haben wir lecker. Haben wir Beauty Pie geschaut, war echt Roffel. Nee, es ist viel, viel langweiliger. Die Bundesregierung ist ein Torso. Das Entscheidende, was in einem Klimaschutzplan notwendig wäre, das wären konkrete Maßnahmen. Das wären Maßnahmen, die zeigen, wie kommt man raus aus der Kohle, wie kann man entsprechend die erneuerbaren Energien ausbauen, wie geht es weiter mit der Autoindustrie, wie geht es weiter mit dem Mobilitätssektor. Es mögen Ziele vorhanden sein, aber es sind keine Maßnahmen vorhanden. Mit diesem Klimaschutzplan kann die Bundesregierung am Kilimandscharo. Das ist aber schon ein besorgter Bürger, wenn er super. Und nationalistisch ist der auch, der will doch nur seine Heimat schützen. Also, wenn er jetzt Volk sagt hier, dann ist er Nazi. Der ist fixiert auf Gas, will die Heimat schützen und ist besorgt. Also, boah. Wenn er jetzt noch von Lebensraum redet, ist es klar. Ja, also schon ganz schön heftig. Also. Ja, also ich muss hier auch vor allen Dingen an das denken, was der Dane schon mal gesagt hat, hier mit der Regenbogenfarbe, Fahne, dass irgendwie so die Ersatzfahne von den Leuten irgendwie ist. Weil es hat ja auch mal die Schwesig irgendwie geleistet, dass sie vor ihrem Ministerium die Regenbogenfahne hat hissen lassen und dann hat sie irgendwer darauf aufmerksam gemacht, dass das gar nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich liegt, sich sowas auszusuchen. Wobei ich mit den Gender-Gaga-Menschen schon Frieden schließen würde. Ich würde dann sagen, ihr hört auf, dumm zu sein und wir machen eine neue Flagge und wir nehmen einfach die Regenbogenflagge als Deutschlandfahne. So weit würde ich sogar gehen, wenn die einfach nur aufhören würden, so dumm in der Öffentlichkeit zu sein. Ich würde einfach sagen, dass alle Fahnen eigentlich so eine Submenge aus der Regenbogenfahne sind und dann einfach die deutsche Flagge behalten. Ja, das stimmt eigentlich auch. Die deutsche Flagge ist farbenfluid und daher eigentlich eine Regenbogenflagge. German sexual. Warum schließt die Regenbogenflagge eigentlich weiß und schwarz aus? Ja. Eigenen Zusagen und Versprechen, die sie in Deutschland gemacht hat und noch weniger die Zusagen und Versprechen, die sie auf internationaler Ebene gemacht hat, die sie in Paris gemacht hat, einhalten. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie nicht immer nur auf internationalem Parkett schöne Worte findet, sondern wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie endlich Klimaschutz konkret macht, dass sie endlich Klimaschutz in Deutschland umsetzt. Der E-Mail-Verkehr, der öffentlich geworden ist zwischen Kraft. Ja, das kommt jetzt auch gut. Wir haben so eine Art Wiki, die Leaks hier, und sie finden es total geil. Das Bundesamt und den Industrievertretern zeigt jetzt überdeutlich, was schon seit Jahren vermutet worden ist, dass das Kraftfahrtbundesamt und das Verkehrsministerium nicht die Industrie kontrolliert, sondern dass es eine enge Kumpanei zwischen Behörden, zwischen Ministerium und Industrie gibt. Wenn entsprechend der Behördenleiter, der die Industrie kontrollieren sollte, seine E-Mails unterschreibt mit industriefreundlichen Grüßen und das mitten in einem der größten Skandale, die diese Industrie hat, dann sagt das alles. Herr Dobrindt ist derzeit über einem Jahr nicht in der Lage und nicht willens, diesen Skandal aufzuklären. Herr Dobrindt sollte sich überlegen, ob er mit diesem Versagen wirklich der Richtige in diesem Job ist. Wir erwarten von Herrn Dobrindt, dass er endlich dafür sorgt, dass diese Behörde, dass dieses Ministerium den Skandal aufklärt. Deswegen brauchen wir in der Politik nur noch Männer, weil man die auch noch kritisieren darf. Ja. Und man darf sogar die E-Mails, die irgendwo geleakt wurden, sich angucken und seine Politik darauf ausrichten, ja. Seine Meinung. Geil, oder? Also warum sind Hillary-E-Mails blöd und die E-Mails gut? Das weiß einfach nur so, warum? Wo ist da der Unterschied? Entweder die ganzen Leaks gar nicht beachten oder alle beachten. Aber da gibt es halt kein so ein Mittelding. Ich kann das mir nicht zurecht schneiden. Entweder ich sage, nee, WikiLeaks interessiert mich nicht, geht mich nichts an, oder ich weiß dann auch bei den anderen, die theoretisch in meinem Parteilager sind, was die für Kacke am Stecken haben. Aber nee, keine Ahnung. Diesem Amt als unfähig, aber jetzt das Dreivierteljahr noch, wird er noch einiges an Schaden anrichten, aber ich glaube, es lohnt sich auch nicht mehr aus der CSU einen neuen Verkehrsminister entsprechend zu finden. Nee, ich sehe keinen in der CSU, der entsprechend in dem Dreivierteljahr noch viel reißen würde. Aber wie gesagt, es gilt der Spruch, schlimmer geht's immer. Das ist Hassrede, würde ich sagen. Ja. Wir gegen die und dann herabwertend und dann, weißt du, man muss endlich was tun, Handlungsaufforderung, schon ziemlich, weißt du, schon ziemlich besorgter Bürger, dieser Anton. Sag mal, na, zu diesem, wer von Volk redet und so und ist ein Nazi, was ist mit Volker Bouffier? Ist der auch ein Nazi? Der ist grauenhaft. Ja. Also, wir werden morgen insgesamt diskutieren, wie wir uns die Gerechtigkeit vorstellen. Ja. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das ist der Trailer schlechthin. Morgen wird hier in unserer kleinen Gruppe von gleichgedankenden Leuten werden darüber nachdenken, was die Freiheit so bedeutet und ja. Wie wir uns die Gerechtigkeit vorstellen. Mhm. Und das sind ganz entscheidende Sachen für uns, entsprechend, dass im Bereich Wohnen endlich dafür gesorgt wird, dass es in den Metropolen wieder bezahlbaren Wohnraum gibt. Es geht ganz entscheidend darum, dass wir die Zweiklassenmedizin beenden. Es geht darum, dass wir auch im Steuersektor für Gerechtigkeit sorgen. Und da geht es darum, dass die Mittelschicht belastet wird. Da geht es darum, dass sich eine schmale Schicht von Superreichen, die sich nicht mehr an der Finanzierung dieser Gesellschaft beteiligen, wieder Teil dieser Gesellschaft werden. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir da zu guten Beschlüssen kommen. Und ich bin auch optimistisch, dass am Ende sich zumindest ganz große Teile an diese Beschlüsse halten. Bei uns. Ja, Grünen wird über sehr viele Dinge diskutiert und deshalb wollte auch die Basis selbstverständlich darüber diskutieren, wer bei uns spricht. Aber ich habe überhaupt keine Sorge davor, dass wir nicht mit Herrn Zetsche in einen intensiven, wenn auch vielleicht streitigen Dialog kommen. Denn ich bin mir sicher, dass Herr Zetsche am Ende auch will, dass die Autoindustrie überlebt. Und die Autoindustrie überlebt nur, wenn sie bis zum Jahr 2030 in der Lage ist, gute emissionsfreie Autos zu bauen. Und ich glaube, dass die Ingenieure von Herrn... Ich glaube, so würde ich auch aussehen, wenn ich da vorbeikommen würde. Was redet ihr da? Wo ist das? Herr Zetsche auch schon weiter sind als Herr Zetsche selbst. Herr Kretschmann for President, ist das eine Diskussion, die Sie gut finden? Wir spekulieren hier nicht über Namen für Bundespräsidenten. Winfried Kretschmann ist ein klasse Typ und ein sehr, sehr guter Ministerpräsident. Wir sind uns völlig darüber im Einigen, dass insbesondere jetzt nach der Wahl in der USA Europa gestärkt werden muss, dass die europäischen im Verhältnis zu den großen Herausforderungen in der Welt sehr kleinen Nationalstaaten enger zusammenhalten müssen. So ein Nationalist hier. Das heißt, dass wir ein EU-Militär brauchen. Oder was? Unbedingt. Ich meine, was fordert er? Also, was will er? Also mehr Einigkeit. Keine Ahnung, wie stellt man das her? Metanationalismus. Genau. Also, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, der macht einfach der Europarat noch so ein paar Initiativen, um irgendwie gegen Haschbacher vorzugehen. Und dann. Genau. Wir eröffnen einfach die Stasi und lassen die Kahane das übernehmen, dann passt es. Dass wir mehr Solidarität brauchen im Umgang mit Geflüchteten, dass wir einen Green New Deal brauchen in der Richtung, dass den südeuropäischen Staaten ein Angebot gemacht wird für mehr Investitionen, aber eine planlose Investition, sondern Investitionen, die einen mehrfachen Nutzen haben, einen Nutzen für die Umwelt, einen Nutzen für die Arbeitsplätze und auch noch zukunftsfähig ist, nämlich ein Nutzen in Richtung eine moderne Energieversorgung. War das nicht sowieso schon irgendwie so ein Quatsch? Wir verkaufen den Griechen und den Italienern einfach eierlegende Wollmilchsäue, dann ernähren die sich selbst, oder was? Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, gab es da nicht auch schon so Sachen, wo irgendwelchen Leuten Geld angeboten wurde, damit sie ihre Boote verkaufen und nicht mehr fischen gehen, sondern stattdessen irgendwie ja, im IT-Sektor anfangen? Oder irgend so ein Kram, was wir da irgendwie gedacht haben, was man da irgendwie machen könnte. IT-Sektor, den es nicht gibt in Griechenland, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja, es gibt den schon. Tzatziki online kaufen, jetzt, hier. Ja. Zur Braunkohle stehen wieder bloß relativ allgemeine Aussagen drin, was jetzt notwendig wäre. Wäre entsprechend ein klarer Plan, wie geht es weiter mit der Braunkohle, wie geht es weiter mit der Steinkohle und das entsprechend hinterlegt mit Daten, damit sich alle darauf einstellen kann, damit sich die Industrie darauf einstellen kann, damit sich die Branche der erneuerbaren Energien darauf einstellen kann. So sind es wieder nichts weiter als warme Worte. Bla bla bla. Also wenn ihr dann mal das Gesetz dann auch raushaut, also dann kann ich das ja nachvollziehen, aber ich will es eigentlich auch nicht mehr hören mit Braunkohle. Also ich will es nicht mehr hören, ist mir egal. Macht das Gesetz, dass es wegkommt, dass die Subventionen gestrichen werden. Aber halt's Maul, Alter. Wenn du dir überlegst, ich meine, mit den vier Leuten hier kannst du doch so viel heiße Luft erzeugen, dass du sicher ein Braunkohlekraftwerk stilllegen kannst. Dann. Das stimmt allerdings. Nazis waren auch braun. Ja. Die haben die Kohle doch erst so angemalt. Nazi-Kohle. Das war Werbung. Soylent Brown. Aber warum ist eigentlich immer die Kohle braun? Warum nicht Weißkohle? Was sind das hier? Sollen das? Weißkohle. Weißkohle. Daraus macht man doch. Kohle ist besser als. Krautsalat oder Kohlsuppe oder so. Ja, das war's von mir mit Videos. Ach, schade. Gut, dann sind wir fertig. Tschüss, bis dann, bye. Ja, gut, wir können ja nochmal später, also morgen wird halt über Gerechtigkeit geredet. Ich denke mal, da werden wir bestimmt auch noch so zwei, drei Sachen mal rumkommen, aber nicht schon morgen, weil ich bin morgen nicht da. Tja. Ist er in Berlin, der Junge? Ja. Ei, hat er gut gemacht. Ja. Und wer noch in Berlin ist am Montag, Abend bei der Premiere von The Red Pill, der kann ja einfach mal laut Weltraumaffen rufen oder so. Hogwarts! Oder das, dann rennen wir weg. Hey, Susie Grime und Buchinger sind ja auch alle da in Berlin. Wenn der Michi zu der Premiere kommt, da freue ich mich so sehr. Das wird Wahnsinn. Dann gebe ich ihm auch ein kleines Bonbon. Dann schau ich mir an, was er für ein unglaublich modisches Hemd anhat. Oh, diese rote Pille. Oh. Und red mit ihm über Paris Hilton. Genau, die rote Pille ist ein kleines Bonbon. Ja. Alter, der kann so viele rote Pillen fressen, wie er will. Das hat keinen Sinn mehr. Nein. Buchinger ist schon zu weit weg. Buchinger ist schon über die. Der ist schon außerhalb unseres Sonnensystems, glaube ich. Aber es ist eigentlich mein Lieblingsirrer, muss ich sagen. Er ist der unterhaltsamste. Ja, das stimmt. Beenden wir das. Wir beenden das. Ja, morgen wird es mal so einen Notstream geben ohne Chris. Und ja, mal schauen, wer reinschaut, was wir machen. Wahrscheinlich das Übliche. Und dann gucken wir einfach mal, was draus wird. Und nächste Woche berichten wir dann von unseren Erfahrungen mit den Gegendemonstrantinnen in Berlin. Ich hoffe, sie kommen zahlreich, damit es auch was zu lachen gibt. Ja. Ja. Dann, wir sollten es einmal nochmal sagen, wer ist. Also, heute waren da der Abel. Hallo Kinder, ich bin der Abel. Der Chris. Hallo. Der Orehov. Hallo Kinder, ich bin der Orehov. Und der Marsaffe im Weltraumaffenkleid. Und damit jetzt aber einen schönen Abend noch. Tschüss. Haut rein da draußen. Tschüss.